Sachsens Sonnenkönig August der Starke. Seine Frauen, seine Schlösser, seine Kriege. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Prolog. Ein barocker Cäsar aus Sachsen. August der Starke. Macht muss glänzen, nach diesem Prinzip regieren die Herrscher in der Zeit des Absolutismus. So auch Sachsens Kurfürst und Polens Wahlkönig August. Er verwandelt sein Land in eine barocke Schatzschatulle. Einmal quer durch Europa. Augusts Kavalierstour 1687 bis 1689. Was soll man tun, wenn der Sohn als 16-Jähriger Mamas Hofdamen verführt? Klarer Fall, man schickt ihn auf große Reise, damit er was von der Welt sieht und sich die Hörner bitte woanders abstößt. Von Isabella Huber. Was ist Dichtung, was Wahrheit bei August dem Starken? Sachsens berühmtester Sohn hat viel barocke Pracht hinterlassen, da zumindest 9 Kinder und zu Lebzeiten nicht wenige gebrochene Herzen. Aber zog er in Liebesdingen wirklich eine Spur der Verwüstung hinter sich her? So soll August auf seiner Kavalierstour, die ihn durch halb Europa geführt hat, in Madrid mit der Marquise de Mancera angebändelt haben, deren Mann hetzte ihm darauf 4 Mörder auf den Hals, die August mit Hilfe seines Pagen erledigte, schrieb der Baron und Klatschjournalist Karl Ludwig von Pöllnitz ein Jahr nach Augusts Tod in dem Roman »Das galante Sachsen«. Der betrogene Ehemann der Marquise soll dann noch seine Frau und deren Zofe umgebracht haben, bevor er selbst vor Kummer starb. Solche Geschichten sind natürlich erfunden, und doch, eine Affäre war es immerhin, die dazu führte, dass der junge August besagte Kavalierstour überhaupt antreten musste, oder besser durfte. Hatte sich dort der knapp 16-Jährige in ein allerliebstes Hoffräulein seiner Mutter verguckt und gleich erste erotische Erfahrungen gesammelt. Marie Elisabeth von Brockdorf hieß die Angebetete. Man kann davon ausgehen, dass zumindest Mama Anna entsetzt war. Schließlich war sie am Hof für Etikettefragen zuständig. Sie war streng und fromm. Leider geriet ihr Zweitgeborener eher nach dem Herrn Papa. Kurzerhand schleppte die Mutter den Sohn mit zu Verwandten nach Dänemark, während in Dresden die Kavalierstour organisiert wurde. Wirklich harte Strafen sehen anders aus. Auch wenn die Reisekutschen des 17. Jahrhunderts lausig gepolstert waren, es darin ordentlich gezogen hat und man immer irgendwie mit Überfällen durch Wegelagerer rechnen musste. Wir gehen trotzdem davon aus, dass August, der jüngere Bruder des künftigen Kurfürsten Johann Georg IV., nicht allzu bestürzt war, als man ihn auf Reisen schickte. Weil es sich damals so gehörte in höheren Kreisen, ein bisschen Schlösser und Gärten gucken, Fremdsprachenkenntnisse aufpolieren und diplomatische Finessen lernen. Paris, Madrid, Venedig, Rom, auch Augusts älterer Bruder hatte das Programm absolviert. Dass der Große den Kleinen vermissen würde in den nächsten Jahren oder umgekehrt, stand nicht zu befürchten. Die Streitereien im Wettiner Kinderzimmer waren legendär gewesen. Am 19. Mai 1687, eine Woche nach seinem 17. Geburtstag, brach die Reisegesellschaft auf. August hatte man ein schickes Pseudonym verpasst. Er reiste als Graf von Leisnig. Nicht unbedingt, um seine wahre Herkunft zu verschleiern, sowas ließ sich ohnehin schlecht geheim halten in Adelskreisen, wo jeder in Europa irgendwie mit jedem verwandt war. Aber es vereinfachte das Protokoll. Als simpler Graf wurde August zwar in den Schlössern und Herrenhäusern empfangen, aber man musste nicht so viel Gewese um Titel und Etikette machen. Wer grüßt wen zuerst? Wie groß muss das Bett eines so hochwohlgeborenen Gastes sein? Pillepalle, wenn man versuchte, das Zeremoniell so weit wie möglich zu vereinfachen. Der Leiter der Reisegesellschaft, August von Haxthausen, hatte als Lehrer und Hofmeister einen anstrengenden Job. Er musste auf einen vor Testosteron strotzenden 17-Jährigen aufpassen und den durchlautigsten Kurfürsten mit regelmäßigen Briefen auf dem Laufenden halten über Augusts Gesundheit, seine Erziehungsfortschritte und die Eskapaden, die aber bitte nicht im Detail. Unterstützt wurde Haxthausen vom Medikus Dr. Matthäus Pauli, dessen Aderlässe dem Kurfürstensohn, dank dessen robuster Konstitution zum Glück nichts anhaben konnten, und dem Theologen Dr. Paul Anton. Neben den Aufpassern wurde August ein Page zur Seite gestellt, Friedrich Fitzthum von Eckstadt, bei Reiseantritt gerade mal 12 Jahre alt, aber gewitzt. Schon bald sollte er sich als Überbringer von Liebesbotschaften bewähren und sich so die lebenslange Freundschaft des künftigen Kurfürsten sichern. Erfurt, Frankfurt, Straßburg, über die ersten Stationen der Reise wissen wir nicht allzu viel, außer dass die Städte eben auf dem Weg liegen, wenn man nach Frankreich will. Paris war das Ziel, genauer Versailles, die funkelnde Hauptstadt des Barocks, wo der absolutistische Superstar Sonnenkönig Ludwig XIV. Gerade die Hofkultur neu erfand. Dessen deutsche Schwägerin, Lieselotte von der Pfalz, eine alte Jugendfreundin Haxthausens, sollte eine Audienz einfädeln, mit Erfolg. Zweimal wurde August in Versailles empfangen, der Sonnenkönig soll sich anschließend wohlwollend geäußert haben. August war sehr hingerissen, noch mehr von dem prächtigen Schlossbau als von dessen königlichem Herrn. In seinen Briefen nach Dresden kommen die Empfänge jedenfalls nur kurz vor. Umgekehrt war Lieselotte, die Gattin des Bruders von Ludwig XIV., eher amüsiert als begeistert von diesem jungen Sachsen mit seinen miserablen Französischkenntnissen. Nichts deutete darauf hin, dass sie ihrem Schwager gerade den Mann vorgestellt hatte, der die Opulenz des französischen Hofstaats ein paar Jahrzehnte später in Dresden kopieren würde. Bekannt für ihre spitze Zunge und ihre noch spitzere Feder, schrieb Lieselotte an ihre Tante, die Kurfürstin Sophie von Hannover: »Ich kann noch nichts Rechtes vom selbigen Prinzen sagen. Er ist nicht hübsch vom Gesicht, aber doch wohlgeschaffen. Scheint auch, dass er mehr Vivazität, Lebhaftigkeit, hat als sein Herr Bruder und ist nicht so melancholisch. Allein er spricht noch gar wenig, kann also noch nicht wissen, was dahinter steckt.« Dass sein Zögling den Fremdsprachenunterricht auf die leichte Schulter nahm, beklagte auch August von Haxthausen. Nur 23 Taler im Monat wurden an die französischen und spanischen Sprachmeister ausbezahlt, immerhin 160 Taler in Opern- und Theaterbesuche investiert, wo der junge Herr eine Loge unterhielt, in der er, mit Hilfe seines Pagen, regelmäßig Damenbesuch empfing. Haxthausen wird drei Kreuze gemacht haben, als die Reisegesellschaft den Sündenbabel Paris endlich den Rücken kehrte und sich im Herbst Richtung Spanien auf den Weg machte. 1275 Kilometer sind es von Paris nach Madrid, wenn man die direkte Verbindung über die A10 wählt, die es im 17. Jahrhundert nicht gab, weshalb man nicht in gut 12 Stunden mit einem schnellen Auto von der einen Hauptstadt zur anderen kam, sondern Wochen und Monate für die Reise einplanen musste, in wackeligen, zugigen Kutschen mit lahmenden Pferden. Übernachtet wurde, wenn sich kein Schloss samt Verwandtschaft in der Nähe befand, in mehr oder weniger komfortablen Gasthöfen, die neben durchlautigsten Grafen und ihren Dienern auch Läuse und Flöhe beherbergten. Es war ganz sicher das Abenteuer seines Lebens. Ein reines Vergnügen war Augusts Kavalierstour wohl aber nicht. Zum Jahreswechsel quartierte sich die Reisegesellschaft in Madrid ein, wo August zunehmend begann, sich mit Architektur und städtebaulichen Fragen zu beschäftigen. Vor allem der Escorial hatte es ihm angetan, die Klosteranlage vor den Toren der Stadt. Natürlich ließ es der Jungspund ordentlich krachen auf seiner großen Tour, aber indem er die Schlösser und Städte des damaligen Europas besichtigte, erwarb er Kenntnisse, mit denen er später als Kurfürst seiner Heimatstadt Dresden zu nie dagewesenem Glanz verhelfen sollte. Nach einem Abstecher nach Portugal ging es 1688 zurück nach Paris, was beinahe schiefgegangen wäre, weil sich Ludwig XIV. Inzwischen in einer Fehde um die Erbansprüche seiner Schwägerin Lieselotte befand und die deutschen Fürsten dabei zur Gegenseite gehörten. Es wäre doch mal eine gute Idee, so dachte Ludwig XIV., den jungen Prinzen aus Sachsen in Gewahrsam zu nehmen, um dessen Vater ein klein wenig gefügig zu machen. August und seine Gesellschaft entkamen in der Nacht und reisten nach Venedig. Was für eine Stadt! Vor allem der Karneval hatte es dem Kurprinzen angetan. Nächtelang verschwand er im bunten Treiben der Kostüme und Masken und tauchte erst nach Tagen völlig abgerissen wieder auf. Nachdem er einmal mehr seine legendären Kräfte überschätzt hatte und ihm beim Präsentieren derselben eine schwere Marmorplatte auf den linken Fuß gefallen war und die große Zehe zerquetscht hatte, resignierte Haxthausen und petzte. »Rom wird gestrichen«, befand der Papa in Sachsen. »Zeit für den Sohn, nach Hause zu kommen.« Über Wien und Prag ging es im Frühjahr 1689 zurück nach Dresden. Erstes Kapitel: Ambitionen. Ein Junge mit Power. Der Kurprinz. Eine ehrwürdige Familie, genug Geld im Hintergrund, dazu viele Stärken und Lehrer, die ihn fördern. Das Schicksal meint es von Anfang an gut mit August. Lasst die Party beginnen. Sachsen 1678. Prunkumzüge, Ritterspiele, Opern und Ballett. Beim großen Familientreffen der Wettinger lässt es Kurfürst Johann Georg II. Wochenlang krachen. Das rauschende Fest in Dresden wird seinen knapp 8-jährigen Enkel August prägen. Von Karin Schneider-Färber. Da darf man als Knabe schon mal aus dem Häuschen sein. Direkt unter seinem Fenster sieht der junge August am 21. Februar 1678 einen dem Merkur gewidmeten Prachtumzug vorbeiziehen, der den Reichtum und die Größe Sachsens mit den farbenprächtigsten Kostümen grandios inszeniert. Lakaien in Bergmannskleidung mit brennenden Grubenlichtern, Knappen und Hauer mit prall gefüllten Silbertalerbeuteln, der antike Gott Merkur, dargestellt von Oberstallmeister Götze, gar persönlich in Gold und Silber gewandet, auf einem Prunkwagen sitzend. Dazu geschmückte Pferde, ein Meer aus wehenden Fahnen sowie Sänger, Pauker und Trompeter. Der Allerschönste in diesem Zug ist aber der Kurfürst selbst, Johann Georg II. Im Bergmannshabit und im Schmuck seiner neuen Juwelengarnitur, die er extra für die durchlauchtigste Zusammenkunft hat herstellen lassen. Sächsisches Silber und sächsische Edelsteine wie Jaspis, Amethyst, Bergkristall, Granat, Rauch und Milchquarz weisen ihn als obersten Bergmann seines Reiches und als Schutzherrn der Wirtschaft aus. Und ebenso natürlich als Familienoberhaupt und Inhaber der obersten Staatsgewalt, seine drei Brüder aus den Sekundogenituren der albertinischen Wettinger, die in Weißenfels, Merseburg und Zeitz residieren, sind allesamt Jünger. Von keinem Geringeren als Ludwig XIV. Von Frankreich, dem Erfinder solch einheitlich konzipierter Juwelengarnituren, hat sich der Kurfürst bei seinem neuen Schmuck inspirieren lassen, wenn das mal kein Machtanspruch ist. Der Enkel des Kurfürsten, August, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn eine Feier jagt die andere. Mit allen Sinnen spürt der Junge die barocke Freude am Fest und am großen Auftritt. Sein eigener Sinn für Repräsentation wird geweckt. Er beginnt zu ahnen, was es heißt, ein Wettinger und sächsischer Kurfürst zu sein. Die Residenz Dresden bietet bereits eine adäquate Festkulisse. Das neu gebaute Komödienhaus dient als Stätte für Schauspiel- und Opernaufführungen. Vor der monumentalen Schaufassade des neu errichteten Reithauses werden die beliebten Stech- und Ringrennen veranstaltet. Im Schloss selbst, mit dem mächtig erhöhten Hausmannsturm, stehen genügend Festsäle für Gelage und Bälle zur Verfügung. Im Schlosshof werden Bären, Schweine und Dachse gestochen. All dies fasziniert August ungemein. Er ist am 12. Mai 1670 als zweitgeborener Sohn des Kurprinzen Johann Georg III. Und seiner Gemahlin, der dänischen Königstochter Anna Sophie, zur Welt gekommen. 2 Jahre zuvor war bereits sein Bruder Johann Georg geboren worden, der damit in der Erbfolge an erster Stelle steht. Die Brüder sind ungleich wie Tag und Nacht. Den Älteren plagen Magen- und Blasenleiden, er erscheint kränklich und ernst. Offensichtlich gerät er nach der hochgebildeten Mutter, die 5 Fremdsprachen beherrscht, geistige Interessen pflegt und streng lutherisch geprägt ist. August beschreibt seinen älteren Bruder als von Natur und Gliedmaßen her schwach von Gemüt zornig und melancholisch, sehr geneigt zu wissenschaftlichen Studien, in denen er sehr reüssierte. Wie anders dagegen er selbst. Er ähnelt seinem prunkliebenden Großvater, der noch bis 1680 das Kurfürstentum regieren wird, und auch seinem Vater, der sich auf den diversen europäischen Schlachtfeldern den Ruf eines sächsischen Mars erwirbt. Der kraftstrotzende August, der mit 11 Jahren Reitunterricht erhält und mit 12 seine erste Jagd mitmacht, kommt sich seinem Bruder überlegen vor und lässt es diesen auch spüren. Sie hätten ständigen Krieg miteinander geführt, wird er später gestehen. Lauter Zank schallt durch die Dresdner Fürstenzimmer. Zunächst werden die beiden Jungen noch gemeinsam erzogen. Die Mutter ist um eine gründliche Bildung bemüht. Johann Ernst von Knoch, der juristisch gebildete Kammerjunker Johann Georgs II., wird zum Hofmeister berufen. Der Musiker und Vizekapellmeister Christoph Bernhardi erteilt den Fremdsprachenunterricht und der Oberlandbaumeister Wolf Kaspar von Klengel, der die meisten Neubauten in Dresden und Umgebung geschaffen hat, unterrichtet in Mathematik, Zivil- und Festungsbau. Bei den Wettinern muss jeder Prinz auch ein Handwerk erlernen. August vertieft sich in die Elfenbeinschnitzerei. Doch zum Leidwesen der Mutter halten sich die schulischen Erfolge gerade des Jüngsten in engen Grenzen. Seine Französischkenntnisse und seine Orthographie, in Französisch wie in Deutsch, bleiben ein Grauen. Der ständige Geschwisterstreit verhindert zudem die nötige Konzentration, sodass die Brüder schließlich getrennt werden und August mit 15 Jahren den westfälischen Adeligen Christian August von Haxthausen als eigenen Hofmeister erhält. Praktische, für das Militär wichtige Fertigkeiten treten nun in den Vordergrund seines Erziehungsprogramms. Reiten, Fechten, Jagen. Aus seinem theoretischen Unterricht nimmt er das von Klengel vermittelte Interesse an Festungsbau und barocker Architektur mit. Bernhardi prägt seine Begeisterung für die Oper. Doch mit vertieften Studien hält sich der Heißsporn nicht lange auf. Mit 16 Jahren stürzt August sich in sein erstes Liebesabenteuer. Auserwählte ist die Hofdame Marie Elisabeth von Brockdorf, mit der er heiße Küsse austauscht. Die fromme Mutter ist entsetzt, verweist die junge Dame des Hofes und nimmt ihren Filius zur Ablenkung auf eine Reise nach Dänemark zu ihren Verwandten mit. Doch ändern kann sie ihren Sohn damit nicht. Er bleibt, wie er ist, der Kunst, der Liebe und dem Lebensgenuss ergeben. Als er nach Dresden zurückkehrt, hat der nachsichtige Vater die kleine Brockdorf schon wieder an den Hof geholt. Und flugs steht auch ein neues Abenteuer vor der Tür. Die Grand Tour. Für August ist das Leben wie ein immerwährendes, rauschendes Fest. Wiederaufbau. Kursachsen im Aufwind. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts floriert im vom Krieg gebeutelten Fürstentum die Wirtschaft, dank neuer Rohstoffe. Von Karin Schneider-Färber. Nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges beginnt das Fürstentum, sich unter Kurfürst Johann Georg II., erigiert von 1656 bis 1680, langsam zu erholen. Die Bevölkerung wächst wieder, nicht zuletzt durch die Einwanderung böhmischer Handwerker und Bergleute. Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung Sachsens ist das traditionsreiche Berg- und Hüttenwesen. So werden neue Silberabbaugebiete erschlossen und zunehmend auch Eisen, Zinn, Kobalt, Wismut, Blei und Kupfer gefördert. Es entstehen zahlreiche Hammer- und Hüttenwerke, etwa für die Eisen-, Vitriol-, Schwefel-, Messing- und Glasproduktion. Erfolgreich ist ab 1678 die Erzgebirgische Blechkompanie im Raum Aue-Schneeberg, die mit ihren 20 Hämmern und Hütten den europäischen und sogar überseeischen Markt versorgt. Daneben blühen Handwerk und Gewerbe auf. Die Leinwandhersteller in Chemnitz, Dresden und Leipzig arbeiten exportorientiert. Weitere Spezialisierungen eröffnen neue Märkte. In Plauen die Schleierweberei, im Erzgebirge die Posamentenherstellung und überall wird das nicht zünftische Klöppeln gepflegt. Der Holzreichtum des Landes kurbelt den Instrumentenbau und die Spielzeugherstellung an. Immer mehr setzt sich die arbeitsteilige Produktionsweise im Manufakturbetrieb durch. Der Absatz all dieser Erzeugnisse wird durch die Handelsstadt Leipzig erleichtert, die als Messestadt überregionalen Ruf genießt. Dank der günstigen Postverbindung werden auch Nachrichten rasch ausgetauscht. Erste Tageszeitungen kommen heraus und es beginnt der Aufstieg Leipzigs als Verlags- und Druckort. Die Hofgesellschaft zu Dresden regt indes die Nachfrage nach Luxusgütern an. Juweliere, Schneider, Seiden- und Perückenmacher lassen sich an der Residenz nieder. Johann Georg II. Sorgt für die nötige Nachfrage. Er erhöht den Hofstaat auf 301 Personen und macht Schulden im Umfang von 4 Tonnen Gold. Sein Enkel wird dem Prinzip treu bleiben, Geld auszugeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. 1694, plötzlich Kurfürst. 2 Todesfälle erschüttern den sächsischen Hof. Zuerst stirbt die Mätresse von Johann Georg IV., 3 Wochen später der junge Herrscher selbst. Schuld sind die Blattern, aber auch ein Verdacht wird geboren. Giftmord. Von Michael Feldhoff. Kurfürst Johann IV. Gibt seiner Geliebten einen letzten Kuss. Kurz darauf stirbt Sibylla von Neidschütz, die Mutter seiner unehelichen Tochter. Die offizielle Diagnose? Pocken. Seine Ehefrau Eleonore schaut der sächsische Herrscher schon lange nicht mehr an. Er hätte geklagt, es würde ihm heiß und übel, sobald er nur den Fuß zu ihr in das Ehebett setzen wollte, berichtet sein Diener Heinrich Besser. 3 Wochen später rafft der Tod den 25-jährigen Wettiner ebenfalls dahin. Wieder ist von Pocken bzw. Blattern die Rede. Sein jüngerer Bruder wird Ende April 1694 als Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen. Johann Georg IV. War nur 3 Jahre lang in Amt und Würden, als er das Zeitliche segnete. Dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll, darüber wird erst viele Jahre später spekuliert. Tatsache ist, dass die Pocken 4 Jahre zuvor auch August selbst heimsuchten, er sich aber dank seiner ungewöhnlich kräftigen Konstitution schnell erholte. Vor seiner Krankheit hat er sich immer wieder in Kämpfe und Vergnügen gestürzt. Nach dem abrupten Ende seiner Kavalierstour 1689 zieht es ihn in das von den Franzosen besetzte Mainz. Er erleidet einen Streifschuss am Kopf, was ihn aber nicht weiter stört. 1691 grassiert die Pest in Dresden, als sein Vater, Kurfürst Johann Georg III., mit 44 Jahren stirbt. Augusts Mutter, Anna Sophie, zeitlebens diszipliniert und hart zu sich selbst, trägt schwer an der Last, zumal sie nun die alleinige Verantwortung für ihre Söhne hat. Sie beschließt, beide zu verheiraten, standesgemäß natürlich. Bei Johann Georg IV. Geht die Sache ziemlich schief. Für August wählt sie Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth aus, ein frommes und bescheidenes junges Mädchen. Jedoch sind die Gerüchte von den Eskapaden des Kurprinzen längst nach Bayreuth gedrungen. Die Brauteltern haben ganz andere Männer für ihre Tochter im Sinn. August und Christiane sind einander schon einige Jahre zuvor in Dresden begegnet. Ihr gefiel der damals 17-jährige charmante Kurprinz. Umgekehrt reizte ihn die imponierende Klugheit der hochgewachsenen Blondine. Beide schrieben sich Briefchen und schickten sich kleine Geschenke zu. Erst als August zur Kavalierstour aufbrach, endete der Kontakt. Jetzt nehmen beide den amorösen Faden wieder auf. Anna Sophie ist hartnäckig und verhandelt mit Christianes Eltern um die Mitgift. Währenddessen schreibt August seiner Ehefrau ins B einen blumigen Liebesbrief. Ein Siegel auf der Rückseite trägt die Inschrift »Une seule me plaît«, »Eine einzige gefällt mir«. Als der Kurprinz die Prinzessin am 20. Januar 1693 in Bayreuth zum Altar führt, hat er sie längst um den Finger gewickelt. 4 Wochen später ist die Ehe faktisch schon am Ende. Schnell stellt August nämlich fest, dass hinter der kühlen Fassade seiner Gemahlin nicht der lodernde Vulkan steckt, den er vermutet hat. Anstatt sich in den Flammen gegenseitig zu verzehren, findet er eine tiefgläubige Partnerin vor, die sich in kürzester Zeit den Ruf als die Betsäule Sachsens erarbeiten wird. Das entzückt zwar seine Mutter, aber nicht den Sohn. 2 Monate hält er es in Dresden aus, dann nimmt er an einem Feldzug der dänischen Verwandtschaft gegen Ratzeburg teil und reist nach einer kurzen Stippvisite zu Hause weiter nach Italien. Er hat sein exzessives Leben wieder aufgenommen und ab Herbst 1694 auch eine offizielle Mätresse, Maria Aurora von Königsmark. Als er längst schon Kurfürst ist, schenkt ihm seine gedemütigte Ehefrau im Oktober 1696 einen Sohn, Friedrich August II. Im selben Monat bekommt seine geliebte Aurora von Königsmark ein Kind von ihm, den späteren Moritz von Sachsen. Augusts erste Amtshandlung als Kurfürst Ende April 1694 ist ein Schauprozess gegen Ursula Margarete von Neitschütz, die Mutter der Geliebten seines verstorbenen Bruders. Sie soll, so der Vorwurf, Johann Georg IV. Zur unmoralischen Liebe zu Sibylla verhext haben. Zwar kommt sie später frei, aber fast ihr ganzes Vermögen wird beschlagnahmt. Später kommen Zweifel auf. Wurde Johann Georg IV. Womöglich ermordet, damit sein Bruder auf den Thron gelangte? Vielleicht sogar auf dessen Befehl hin? Das vermutete im Jahr 2015 der Dresdner Historiker Mike Vogler. Nach dem Tod eines Pockenkranken bilden sich grüne und gelbe Hautflecken. Die gleiche Reaktion tritt auch bei dem damals nicht nachweisbaren italienischen Gift Aqua Tofana auf, das sich in Speisen mischen ließ und scherzhaft Thronfolgerwässerchen hieß. August war kurz zuvor in Italien gewesen. Außerdem wurde einen Tag nach Johann Georgs Tod ein Apothekergeselle tot aus der Elbe gefischt, der als Experte für italienische Arzneien galt. In der Fachwelt hat Voglers Verdacht nicht zu einer Neubewertung der Sachlage geführt, aber der Mythos August, der helle wie dunkle Seiten hat, ist seitdem wieder um eine Facette reicher. Zweites Kapitel: Der Politiker. Ein Mann will nach ganz oben. Der Selbstbewusste. Unumschränkte Macht, Erfolge auf dem Schlachtfeld, eine Königskrone und vielleicht noch mehr. August hat große Ziele. Wird er sie erreichen? Streben nach Absolutismus. August sieht sich früh als Sonnenkönig, aber die sächsischen Ständevertreter wissen seine Macht zu begrenzen. Brenzlig wird es, als der Kurfürst anordnet, die Korruption im Land zu bekämpfen. Ewig Ärger mit den Ständen. Von André Weikart. Er hat einen mächtigen Eindruck auf den jungen Kurprinzen gemacht. Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. War das Vorbild Augusts, seit der im Jahr 1687 auf seiner großen Europareise die Ehre zweier Audienzen bei dem absoluten Monarchen gehabt hatte. Nicht selten wird August denn auch als sächsischer Sonnenkönig beschrieben. Wo der Franzose aber zu Recht sagen kann, der Staat bin ich, da muss der Sachse Kompromisse schließen. Denn im Kurfürstentum an der Elbe regieren die Vertreter der Stände im Landtag mit. Und das machen sie dem jungen Fürsten zu Beginn seiner Herrschaft gleich mal deutlich. Als August kurz nach seinem Regierungsantritt, wie aus diesem Anlass üblich, den Landtag einberuft, präsentiert er den rund 500 anwesenden Klerikern, Grafen, Rittern und Vertretern der Städte und Universitäten seine Wünsche. Allem voran will er ein größeres Heer und eine Verbrauchssteuer einführen, ähnlich der heutigen Mehrwertsteuer. Keine seiner Bitten wird ihm gewährt. Stattdessen endet der Landtag damit, dass der junge Kurfürst sich verpflichtet, die Verfassung des Landes unangetastet zu lassen. Sie schreibt vor, dass die Ständeversammlung nicht nur der Erhöhung von Steuern, sondern auch der Aufnahme von Krediten zustimmen muss. Die Stände haben ferner das Recht, sich auf eigenen Wunsch zu versammeln und sich dem Landesherrn zu widersetzen, sollte er die Religionsfreiheit einschränken. Für August ist es eine Niederlage auf ganzer Linie. Auch 2 Jahre später scheitert er, als er einen Ausschuss der Stände, diesmal nur rund 100 Vertreter, nach Dresden einlädt und um die Erhöhung des Fleischpfennigs bittet, eine Abgabe, die bei der Schlachtung anfällt. Der Kurfürst hätte die zusätzlichen Einnahmen gebraucht, um 4000 Soldaten auszuheben, damit er mit dem Kaiser gegen die Türken ziehen kann. Dass es August trotz der Blockade der Stände gelingt, ein Heer für den Feldzug aufzustellen, verdankt er Hilfsgelder des Kaisers sowie der Verbündeten in England und den Niederlanden. Auf die eigenen Landesmittel hat der Möchtegern-Absolutist keinen Zugriff. Die Situation in Sachsen ist zudem dadurch verkompliziert, dass eine Erbteilung rund 50 Jahre zuvor drei wettinische Nebenlinien hervorgebracht hat: die Herzogtümer Sachsen-Weißenfeld, Sachsen-Merseburg und Sachsen-Zeitz. Augusts dort regierende Vettern sind mit ansehnlichen Gütern versehen und verfolgen ihre eigenen Ziele, die oft im Widerspruch zu denen des Kursachsen stehen. Einen ersten Versuch, die selbstbewussten Stände zu bändigen, unternimmt August 1698. Nötiger denn je braucht er Geld. Die mit mehreren Millionen Talern an Bestechungsgeldern teuer erkaufte Königskrone Polens lastet schwer auf der strapazierten Staatskasse. Das finanziell waghalsige Unternehmen in Polen hat den Kurfürsten gezwungen, Ämter zu verpfänden, auf Anrechte gegen Geldzahlung zu verzichten und Güter zu verkaufen. Währenddessen zwacken die Ständevertreter und Beamten freimütig Gelder aus den Steuereinnahmen Sachsens für ihre eigenen Zwecke ab. Rund ein Drittel der von ihnen eingetriebenen Summen versickert in ihren Taschen, schätzen Historiker. Als August einen Revisionsrat einsetzt, der eine umfangreiche Steuerprüfung im ganzen Land zum Ziel hat, sind die Stände im Aufruhr. Denn die Steuerfahnder besitzen weitreichende Befugnisse. Es soll kein anderes Kollegium dem Revisionskollegio zuwiderhandeln oder dasselbe an etwas hindern, jedermann auf Verlangen vor ihm erscheinen, heißt es in einem Schreiben vom Juli 1698. Die Steuerfahnder wissen, wo sie suchen müssen. Bereits im selben Monat kommt es zu ersten Festnahmen. So wird Oberhofmeister von Haugwitz als einer der wichtigsten Beamten des Dresdner Hofes abgeführt. Ihm folgen zahlreiche geheime Räte, Kammermeister und Ratsherren in den Arrest. Besonders in den Städten decken die Steuerinquisitoren systematischen Betrug auf. Doppelte Buchführung, falsche Angaben über die Zahl der Einwohner in Dörfern, der Forstbediensteten oder der Arbeiter in Flößereien, dazu falsch deklarierte Grundstücke auf Jagden werden zuhauf aufgespürt. Überall im Land müssen die Ständevertreter Akten herausgeben. Im großen Umfang wird das Landesvermögen inventarisiert und ein Korruptionsfall nach dem anderen aufgedeckt. Eilig werden hier und da Unterlagen verbrannt. Der Oberküchenmeister Philipp Ferdinand von Reipold ergreift in heller Panik die Flucht aus dem Dresdner Schloss, als er erfährt, dass die Schergen des Revisionskollegiums ihn ins Visier genommen haben. Dreimal bitten die aufgescheuchten Stände 1699 August um die Einberufung eines Landtags. Doch der Kurfürst residiert in Warschau und reagiert nicht. Sein Statthalter in Sachsen, Anton Egon von Fürstenberg-Heiligenberg, reist nun eilig nach Polen, um August den Ernst der Lage klarzumachen. In Sachsen droht nicht weniger als eine gewaltsame Rebellion. Die Ständevertreter kündigen darüber hinaus unverhohlen an, sämtliche Zahlungen des fernen Herrn einzustellen, sollte die Gängelei durch die Revision weiter andauern. August lenkt schließlich ein. Im März 1700 reist er nach Dresden und hört sich die Klagen der Stände an. Weil seine Truppen erst im Februar nach Livland im Baltikum eingerückt sind und das von den Schweden gehaltene Riga belagern, hat er keine andere Wahl. Angesichts des bevorstehenden großen nordischen Krieges kann der Kurfürst keine Unruhe in seinem Rücken gebrauchen. Erst gegen die Zahlung von 1 Million Talern wird die Razzia unter den Reichen abgebrochen. Die beschlagnahmten Akten wandern an ihren Besitzer zurück. Bereits angelaufene Verfahren werden eingestellt. Die Korruption in Kursachsen gedeiht damit munter weiter. Noch einmal konnten die Stände ihren Fürsten bezwingen. Doch es wird das letzte Mal gewesen sein, dass sie sich derart entschlossen seinen absolutistischen Absichten entgegengestellt haben. 1695 bis 1696. Feldherr ohne viel Fortüne. Im großen Türkenkrieg, dem Machtkampf zwischen dem Habsburgerreich und den Osmanen, führt August anderthalb Jahre lang den Oberbefehl über das Reichsheer. Mit mäßigem Erfolg. Von Ulrich Mehr. Die haben es zu verantworten, schreibt August empört seinem Gesandten in Wien, die Notwendigkeiten nicht beigeschafft, indem gestern erst ein Teil von der Munition ankommen. Und tags darauf legt der Kurfürst nach. Ich hoffe, es werden noch welche schlammrot werden. Ob allerdings der sächsische Gesandte Ende Juli 1696 die Vorwürfe seines Herrn an die habsburgischen Militärbürokraten in Wien weitergab, ist nicht überliefert. In der Kaiserstadt regiert der Habsburger Leopold I., das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das von Feinden umgeben ist. Am Rhein drohen ständig neue Waffengänge mit den französischen Heeren Ludwigs XIV. Von Südosten her greifen regelmäßig Truppen des mächtigen Osmanischen Imperiums an. Dieses hatte zwar 13 Jahre zuvor eine epochale Niederlage kassiert, ein schlagkräftiges Reichsheer, entscheidend verstärkt durch die Kavallerie des polnischen Königs Johann III. Sobieski, besiegte 1683 vor Wien das Heer des Sultans Mehmed IV. und seines allmächtigen Großwesirs Kara Mustafa. Doch danach können die Osmanen mit Hilfe des Habsburger Gegners Frankreich ihre Armee reorganisieren und ihre Schlagkraft erhöhen. Nun stemmen sie sich ihrem fortschreitenden Machtverlust im angrenzenden Ungarn mit Einfällen ihres Heeres entgegen. Einen Teil des kaiserlichen Reichsheeres bilden auch sächsische Truppen. Eine ideale Konstellation für den 25 Jahre jungen Heißsporn August, militärischen Ruhm einzufahren. Leopold kann nicht anders, als dem Drängen des Kurfürsten nach dem Oberbefehl über das Reichsheer stattzugeben. Der Kaiser will nicht riskieren, die sächsischen Kontingente zu verlieren. Doch er ist auch ein vorsichtiger Mann. So muss August, Oberbefehl hin oder her, wie schon seine Vorgänger in diesem Amt, einen Eid schwören. Darin sagt er zu, sich nach den Beschlüssen des kaiserlichen Hofkriegsrates zu richten, sogar in casu subitaneo, im Falle der Eile. Der Generalfeldmarschall Aeneas Silvius Graf von Caprara, der Generalfeldzeugmeister Guido Graf von Starhemberg und weitere ältere erfahrene Feldherren im Kriegsrat wollen ihr durch frühere Schlachten erworbenes Ansehen keinesfalls durch einen stürmischen Jüngling gefährdet sehen. Hier ist Kompetenzgerangel unvermeidlich. Und das bei einem hitzköpfigen Gegner wie dem neuen Sultan Mustafa II., der bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen. Standesgemäß bricht August Anfang Mai 1695 im ersten Jahr seines Oberbefehls von Sachsen in die ungarischen Gebiete auf. Der gewaltige Tross macht zunächst Station zum geselligen Treiben in den damaligen Modebädern Karlsbad und Teplitz. Am 24. Juni trifft der Kurfürst mit 600 Höflingen und rund 700 Pferden immerhin in Wien ein. Doch mehrfache Begegnungen mit Kaiser Leopold I. und dessen Familie sowie Vergnügungen wie Billardspielen, Ballonschlagen, Jagden oder Abendbälle benötigen viel Zeit. Erst am 10. August erreicht der Kurfürst in kleiner Begleitung mit dem Donauschiff das Feldlager der Reichsarmee. Große Mengen guten Weines sind schon eingetroffen. Die Nachricht vom Aufmarsch des osmanischen Heeres mit etwa 100.000 Mann im Umland Belgrads erreicht das Lager. Das persönliche Erscheinen des Sultans Mustafa II. Lässt einen entscheidenden Schlag seiner Armee erwarten. Das Reichsheer hingegen, etwa 50.000 Mann umfassend, wird zum Schutz der strategisch wichtigen Habsburger Festung Peter Wardein bei Novi Sad im heutigen Serbien ans dortige Donauufer verlegt. Zu einer großen Schlacht kommt es in den kommenden Wochen nicht. Beide Seiten versuchen durch Verlegungen einzelner Truppenteile strategische Vorteile zu erreichen. Mehrfach werden Brücken geschlagen, um an Donau, Save und Theiß überzusetzen. Mit einigen Gewaltmärschen gelingt es den Türken im September blitzschnell, sich zwischen die Hauptarmee des Reichs und das abseits platzierte Korps des Feldmarschalls Friedrich Graf von Veterani zu schieben. Das Korps wird von den Türken niedergekämpft, bei hohen eigenen Verlusten. Insgesamt endet der Feldzug des Jahres 1695 mit einem Patt. Die Verantwortung für den Verlust des Veterani-Korps wird im Feldzugsbericht des Kriegsrats in Wien kontrovers behandelt. Die Truppen marschieren in ihre Winterquartiere, so die Sachsen ins ungarische Ödenburg, Sopron. In Wien verbringt der Kurfürst noch Wochen der Lustbarkeiten, bevor er zum Weihnachtsfest nach Sachsen aufbricht. Als im Folgejahr 1696 in Sachsen der Militäretat des Kurfürsten beschlossen wird und aus den unterstützenden Ländern Österreich, Niederlande und England 400.000 Taler Unterstützungsgelder eingehen, kann der zweite Feldzug des Kurfürsten gegen die Osmanen beginnen. Der Kaiser und sein Kriegsrat beschließen, den Hauptstützpunkt der Türken im Banat, die Festung Temeschwar, anzugreifen. Auch in dieser Kampagne gelingen Mustafa II. Schnelle Umgehungsmanöver, die den Osmanen taktische Vorteile verschaffen. Am 26. August 1696 kommt es zur Schlacht am Fluss Bega. August befiehlt gegen die Stimmen zweier Kriegsräte den Angriff. Beide Seiten verzeichnen hohe Verluste, doch keine erringt nach stundenlangem Kampf einen entscheidenden Vorteil. Die Festung Temeschwar bleibt in türkischer Hand. August empört sich im Nachhinein über den pikanten Vorwurf, er sei bei seinem Angriffsbefehl stockbetrunken gewesen. Er hält dagegen, er habe wie ein Hund arbeiten müssen und die Kriegsräte seien nie dort gewesen, wo man sie brauchte. Im Herbst 1696 legt der Kurfürst den Oberbefehl über das Reichsheer nieder. Den Oberbefehl über das Reichsheer in Ungarn übernimmt nun Prinz Eugen von Savoyen. Er wird zuletzt als gefeierter Bezwinger der Osmanen in die Geschichte eingehen. Krakau 1697. Königreich zu verkaufen. August will mehr als nur Kurfürst in Sachsen sein. Da trifft es sich gut, dass in Polen ein Platz auf dem Thron frei wird. Doch der hat einen hohen Preis in vielerlei Hinsicht. Von Franz Metzger. So viel Pomp, Prunk und Prachtentfaltung hat Krakau, die traditionelle Krönungsstadt der polnischen Könige, selten gesehen, wie an diesem 15. September 1697. Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen, wird in der Wawelkathedrale als August II. Zum König von Polen und Großherzog von Litauen gekrönt. Als Zahlmeister des teuren Schauspiels verbindet der Wettiner damit eine politische Absicht. Die Polen sollen sehen, welch machtvollen Monarchen mit wohlgefüllten Schatztruhen sie zu ihrem Herrscher gekürt haben. Polen und Sachsen gehen goldenen Zeiten entgegen. Unter seinem selbst entworfenen hermelinbesetzten Krönungsmantel aus blauem Samt trägt August daher auch einen 20 Kilogramm schweren Brustpanzer aus Gold, als er zur Kathedrale reitet, begleitet von 40 Schweizern oder Fußtrabanten, 12 Läufern, 48 Heiducken und 48 Lakaien, alle in den Farben des Königs, wie es der Oberhofstallmeister überliefert. Die stundenlange Krönungszeremonie muss der noch Kurfürst freilich im Stehen absolvieren und da wird der Prunk doch zu schwer. August fällt in Ohnmacht und es dauert eine Viertelstunde, ehe er den Krönungseid ablegen kann. Diese Schwäche des Starken tragen die Zuschauer mit Fassung. Nur die einfachen Leute auf dem Platz vor der Kathedrale schauen etwas ungeduldig in Richtung des Festmahls, das sie erwartet. Auf den Spießen drehen sich 12 ganze Ochsen, 10 Dammhirsche, mehrere Dutzend Kälber und Hammel, sowie hunderte von Kapaunen, Hähnchen, Fasanen und Enten. Auch 7000 Liter Wein und 400 Flaschen Champagner stehen bereit. So weit, so gut, so kostspielig. Dabei wartet die Bevölkerung der Hauptstadt Warschau auf ein ähnliches Spektakel. Ist das die Krone Polens wert? Als unmittelbare Nachbarn und wichtige Handelspartner Polens hatten die Wettiner in Sachsen schon länger ein Auge auf die polnische Krone geworfen. Seit diese zum Symbol einer Wahlmonarchie geworden war, um die sich jeder Edelmann bewerben konnte. Als 1696 König Johann III. Sobieski, der Türkenkämpfer und Befreier Wiens, gestorben war, entschloss sich August, seinen Kurhut in den Ring zu werfen. Als König würde er alle anderen Fürsten des Heiligen Römischen Reichs überragen und könnte Großmachtpolitik betreiben. Nicht, dass es keine Konkurrenz gegeben hätte. 18 Möchtegern-Monarchen meldeten ihr Interesse. Ernsthafte Chancen hatten neben August aber nur Jakob Sobieski als Sohn des Türkenkämpfers, der Markgraf von Baden und Fürst Louis von Conti, ein Verwandter Ludwigs des 14. Den wollte der Sonnenkönig gerne loswerden, auch wenn Frankreich dadurch Einfluss in Polen gewann, umso besser. Dieser Hintergrund missfiel vielen Polen, doch der Wettiner hatte ein noch schwereres Handicap zu tragen. Er war Protestant und König von Polen konnte nach der Verfassung von Lublin nur ein Katholik werden. August aber war Warschau eine Messe wert. Am 1. Juni 1697 trat der Kurfürst heimlich zum römischen Glauben über. Heimlich auch gegenüber seiner Mutter und seiner Gattin, die ihm, das wusste er, diesen Verrat am Luthertum niemals verzeihen würden. Umso überraschender war dann aber dieser konfessionelle Trumpf, als ihn die sächsische Delegation bei den Wahlverhandlungen aus dem Ärmel ziehen konnte. Als am 26. Juni 1697 die polnischen Wahldelegierten auf dem dafür traditionellen Feld von Wola bei Warschau zusammentraten, waren jedenfalls nur Conti und der Kurfürst als Konkurrenten übrig geblieben. Beide boten den Abgeordneten hohe Bestechungssummen. Die Gelder aus Frankreich standen aber zunächst auf dem Papier, während August tatsächlich die gewaltige Summe von 10 Millionen Reichstalern präsentieren konnte. Die sächsischen Geldbeschaffer, der mit einer polnischen Adeligen verheiratete Jakob Heinrich Graf von Flemming und der Hofjude und Bankier Berend Lehmann, hatten jede Quelle angezapft und abgeschöpft, was irgend ging. Trotzdem kam es bei der Abstimmung zu einer Pattsituation, die der Kardinal Primas von Polen mit der Proklamation Contis zum König zu durchbrechen suchte. Prompt fand Flemming einen anderen Bischof, der August, zum Siegerausruf. Jetzt zahlte sich die geografische Nähe Sachsens zu Polen aus. August hatte an der Grenze 8000 Soldaten stationiert, mit denen er in Polen einmarschierte, während Flemming weiterhin Bestechungsgelder fließen ließ. Zu den Empfängern gehörten auch die Wächter der polnischen Kronjuwelen. Plötzlich tauchten sie in den Händen des Wettiners auf, der nun erklären konnte, dass er durch sonderbare göttliche Schickung zum König gewählt worden sei. Der Weg nach Krakau und zur Königskrone war frei. Als August II. Von Polen musste Wettiner trotz leerer Kassen jetzt aber die Versprechen einlösen, die er in seinem Wahlprogramm verkündet hat. Verbesserung der Infrastruktur, Förderung von Handel und Gewerbe, Errichtung neuer Universitäten und nicht zuletzt Zusammenführung der polnischen und der sächsischen Armee im Rahmen eines massiven Aufrüstungsprogramms. Wie schwierig das werden wird, zeigt sich schon 1698. Bei dem Feldzug gegen die Türken gehen da die Sachsen und Polen aufeinander los, statt gegen den Feind. Dabei wäre eine schlagkräftige Armee bitter nötig, denn schon bald lässt sich die neue Großmacht in die Konflikte anderer hineinziehen. Besonders erbittert geführt wird der Kampf um die Ostseeherrschaft zwischen Schweden und Russland, mit Polen als Dritten dazwischen. Im Zuge des Nordischen Kriegs leidet auch Sachsen schwer unter der schwedischen Besatzung. Um einigermaßen heil aus dem Desaster herauszukommen, muss August II. Zeitweilig sogar auf die so teuer erworbene Königskrone Polens verzichten. Ab 1710 kann er sich aber wieder König nennen. Ihm bleiben nun noch ein Dutzend Jahre, um wenigstens Teile seines Wahlprogramms zum Wohle Sachsens wie Polens umzusetzen. Vor allem Dresden profitiert vom Rang einer Königsresidenz. Die Einwohnerzahl verdoppelt sich, Architektur und Kunst lassen das Florenz an der Elbe entstehen. Seine goldene Reiterstatue am nördlichen Elbufer muss August II. Als höchst angemessene Würdigung seines Lebenswerks erscheinen. Politische Sensation. Einen König wählen. Funktioniert das? Bis ins 16. Jahrhundert besteigen Erben den polnischen Thron. Dann entscheidet der Adel, wer die Krone trägt. Mit Folgen. Von Franz Metzger. Der König ist tot. Wer ist der Nächste? Mit diesem Motto unterschied sich Polen von den meisten europäischen Monarchien. Dabei hatte sich zunächst auch hier die dynastische Erbfolge durchgesetzt. Ein Thronfolger hatte königlichem Geblüt zu entspringen. Dies galt von den Piasten bis zu den Jagiellonen. Letztere waren Großfürsten von Litauen gewesen. Die Heirat Ladislaus II. Mit der polnischen Thronerbin Hedwig 1386 schuf das polnisch-litauische Großreich, das Osteuropa zwischen dem Heiligen Römischen und dem Russischen Zarenreich umfasste. Tatsächlich zu einem Reich zusammengeführt wurden die beiden Nationen 1569 in der Union von Lublin, mit welcher der letzte der Jagiellonen, Sigismund II. August, einen Einheitsstaat schaffen wollte. Sigismund blieb allerdings ohne Erben und der polnisch-litauische Adel konnte durchsetzen, dass ihm bzw. seiner Versammlung, dem Sejm, das Recht zugestanden wurde, den jeweiligen Herrscher zu wählen. Das Königreich war damit zu einer Adelsrepublik, Rzeczpospolita, geworden. Rund 10% der Bevölkerung zählten zum Adel und waren damit wahlberechtigt. Und sie nutzten diese Position, um den jeweiligen Thronkandidaten immer mehr und immer neue Zugeständnisse und Wahlversprechen abzuringen. Das musste 1697 auch August zu seinem und seiner Geldtruhe Leidwesen erfahren. Das Wahlsystem öffnete ausländischer Einflussnahme durch Bestechung Tür und Tor. Und das schwache Königtum konnte der Zerschlagung Polens durch die Teilungen bis 1792 keinen Widerstand entgegensetzen. Der Nordische Krieg 1700 bis 1721. Die Schwächen des Starken. Sie verstehen sich prima, der königliche Kurfürst August und Russlands Zar Peter. Und Schweden ist ihr gemeinsamer Feind. Doch im großen Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum kommt August unerwartet schnell an seine Grenzen. Von Hauke Friedrichs. Es ist ein Abend, wie August ihn liebt. Der Wein fließt in Strömen und draußen kleidet der litauische Sommer die Landschaft in schönste Farben. Ideale Voraussetzungen für die Männerfreundschaft, die an diesem Sommertag im Jahr 1698 in Rawa-Ruska nahe der russischen Grenze geknüpft wird. Ein hoher, vielumworbener Gast sitzt dem königlichen Kurfürsten gegenüber. Zar Peter der Erste, später der Große genannt. Der russische Herrscher reist inkognito durch Europa, aber wirklich geheim ist seine Tour nicht. Er wird an vielen Höfen empfangen. Im Juni war er in Dresden, doch da hielt Sachsens Kurfürst sich in seinem Königreich Polen auf. Nun, zwei Monate später, lernt man sich endlich persönlich kennen. Die beiden Männer verstehen sich sofort. Sie sind etwa gleich alt und lieben es zu feiern. Beide eint der Wunsch, auf dem Schlachtfeld Ruhm zu erlangen. Vor allem haben sie einen gemeinsamen Feind. Denn gut drei Monate nach Augusts Thronbesteigung im Jahr zuvor kam es zu einer weiteren Krönung. In Schweden übernahm Karl der XII. Die Herrschaft. Ihn und August verbindet schon bald eine Rivalität, die abertausende Tote zur Folge haben und Europas Rangfolge der Mächte durcheinanderwirbeln wird. Als Zweitgeborener war August einst nicht für die Herrschaft in Sachsen vorgesehen. Nun aber ist er nicht nur Kurfürst, sondern regiert auch als König über Polen und Litauen. Er träumt davon, ein wettinisches Reich zu erschaffen, das sich vom Erzgebirge bis zum Baltikum erstreckt. Von sich selbst ist August überzeugt. Er tritt entschlossen auf, aber er riskiert oft zu viel. Vorerst sieht alles gut aus. Mehrere Stunden verbringt August mit dem Zaren ohne Unterlass im Trinken, wie das Protokoll vermeldet. Die beiden tauschen ihre Degen und versprechen einander Unterstützung im Kampf gegen Schweden. Denn auch Peter der Erste hat Pläne. Er will einen Zugang zur Ostsee für sein Reich gewinnen, der ihm von Schweden versperrt wird. August seinerseits möchte das von Schweden besetzte Livland im heutigen Estland und Lettland für Polen zurückholen und so den Polen zeigen, dass sie den richtigen König gewählt haben. Beide Monarchen planen, ihre Macht auf Kosten Schwedens auszubauen. 1,5 Jahre später ist es soweit. Am 12. Februar 1700 marschiert August ins schwedische Livland ein und lässt General Jakob von Flemming mit mehr als 14.000 Mann vorrücken. Er eröffnet damit einen internationalen Konflikt, der als großer nordischer Krieg in die Geschichte eingehen wird. Mehr als 20 Jahre lang wird in Nord- und Osteuropa gekämpft und gestorben. August hält seinen Kontrahenten in Stockholm für schwach und rechnet mit einem schnellen Erfolg seiner Armee. Tatsächlich beginnt der Feldzug mit einem Erfolg. Augusts Soldaten nehmen Dünamünde ein, das heute zur lettischen Hauptstadt Riga gehört. Der Monarch lässt den Ort ganz unbescheiden in Augustusburg umbenennen. Der Angriff auf das nächste Ziel scheitert aber. Vergeblich lässt August noch im Februar 1700 Riga belagern. Die Mauern halten dem polnisch-sächsischen Heer stand. Die moderne sächsische Artillerie benutzt die falsche Munition und kann nicht verhindern, dass die Schweden die Eingeschlossenen von See her mit Proviant versorgen. Im Juni trifft August selber am Kriegsschauplatz ein, überlässt aber General Fleming das Kommando. Er sieht sich selbst vor allem als Regenten, nicht als Feldherren. Bei der Auswahl seiner Generäle zeigt der Monarch häufig fehlende Menschenkenntnis. Seine Untergebenen erweisen sich oft als überfordert. So kommt der Nachschub nicht bei den Truppen in Livland an. Für den Transport von Geschützen fehlen Karren und Pferde. Und die Hälfte der sächsischen Truppen besteht aus Kavalleristen, die großen Standesdünkel an den Tag legen, im Kampf gegen die Schweden aber wenig effektiv agieren. August tauscht den Befehlshaber seiner Invasionsarmee aus, verhindert dann aber eine direkte Konfrontation und schickt seine Einheiten ins Winterlager. Schwedens König Karl geht zunächst gegen die Russen vor. Im Juli 1701 wendet er sich dann den Sachsen und Polen zu. Seine Einheiten überqueren den Fluss Düna, trotz einer heftigen Kanonade des Gegners, und überrumpeln die sächsischen Truppen. Diese können keine Schlachtordnung einnehmen und werden schwer geschlagen. August verliert fast seine gesamte Artillerie und 2000 Mann. Nun begreift er, dass er in dem Krieg keine leichten Erfolge erzielen wird. Die Sachsen ziehen sich aus Livland zurück, marschieren in 15 Tagen gut 800 Kilometer bis nach Guben an der heutigen deutsch-polnischen Grenze. Augusts Armee umfasst nur noch 15.000 Mann. Eine erneute Offensive dürfte für ihn nicht mehr möglich sein. Während der König sich in Sachsen verschanzt, rücken die Schweden in das formal neutrale Polen ein. Im Mai 1702 nehmen sie ohne Kampf Warschau ein. Nun ist August zum Handeln gezwungen. Er schickt 14.000 Sachsen und 8.000 polnische Husaren gegen die Schweden. In Klisow, auf halber Strecke zwischen Warschau und Krakau, stoßen sie auf 12.000 Männer Karls. Abermals erweist sich die Kavallerie als wenig wirkungsvoll. Die Sachsen ziehen sich zurück. Verfolgt von den Schweden müssen sie die Geschütze und die Kriegskasse zurücklassen. Die Schlacht zeigt schonungslos auf, wie überlegen die Schweden sind. Im Oktober kapituliert das polnische Thorn vor Karl. Die Einnahme der Stadt bringt ihm zahlreiche Waffen und 6.000 sächsische Gefangene ein. 1704 lässt der schwedische Herrscher schließlich in Polen einen Gegenkönig wählen. Bei der Krönung wird dem neuen Herrscher, Stanislaus I. Leszczynski, ein Duplikat der Krone aufs Haupt gesetzt, denn August will sich von dem Original nicht trennen. Bitter für ihn. Als August bedrängt wird, nutzt der Zar aus, dass die schwedische Aufmerksamkeit ganz dem polnisch-sächsischen Verbündeten gilt. Der Russe erobert währenddessen mit seinen Truppen ein Gebiet nach dem anderen. Am 26. November 1705 muss Polen einem schmerzhaften Friedensvertrag mit Schweden zustimmen. Das Land erhält Vasallenstatus. Pech für die Anfänger des Gegenkönigs. Sie müssen die gleichen hohen Abgaben an Schweden zahlen wie die Gefolgsleute Augusts. Nach dem Erfolg gegen Polen wendet sich Karl XII. Einem neuen Ziel zu. 1706 tragen die Schweden den Krieg, den August begonnen hat, nach Sachsen. Sie greifen den Kurfürsten dort an, wo es ihn am meisten trifft, in seinem Stammland. In mehreren Schlachten siegen die Skandinavier auch hier. August muss hohe Kontributionszahlungen an den Feind leisten. Dafür wird sein Territorium nicht gebrandschatzt und geplündert. Er erkennt, dass er so nicht weitermachen kann und streckt die Waffen. Er schickt Unterhändler, die den Schweden nachreisen und am 24. September 1706 in Altranstedt einen Friedensvertrag zu denkbar schlechten Bedingungen für August aushandeln. Verzicht auf die so teuer erkaufte polnische Krone und Auslieferung des Originals an den Gegenkönig. Winterquartier für die schwedischen Soldaten in Sachsen. Die Auslieferung des Livländers Johann Reinhold von Patkul, eines Diplomaten im Dienst des Zaren, an die Schweden. Ein besonderer Affront. Wenigstens darf August vorerst den Königstitel weiterführen, ein Zugeständnis des schwedischen Monarchen. Ein Trost für ihn bleibt auch, dass er als Kurfürst von Sachsen weiterhin über ein wirtschaftlich starkes Land herrscht und immer noch die Möglichkeit hat, den polnischen Thron zurückzugewinnen. Nennenswert lange hält der Frieden ohnehin nicht. Bereits am 29. Oktober 1706 kommt es zur Schlacht bei Kalisch. Diesmal siegt ein sächsisch-russisches Heer über die Schweden. Der einzige Triumph Augusts in diesem Krieg bringt dem Monarchen jedoch wenig. Am 17. Dezember 1706 treffen August und Karl der XII. Einander persönlich. Dem Sachsen gelingt es nicht, am Vertrag noch etwas zu ändern. Am 19. Januar 1707 unterzeichnet August das schmachvolle Dokument. Er muss voll und doll gewesen sein, wie er die Artikel eingegangen ist, empört sich die Zeitzeugin Lieselotte von der Pfalz brieflich darüber. Für so ehrvergessen hätte ich ihn mein Leben nicht gehalten. August zieht sich nach Dresden zurück und schmiedet Pläne, Sachsen zu befreien und die polnische Krone wiederzuerlangen. Fürs Erste lässt er die beiden glücklosen Unterhändler festnehmen. Den Prozess wird er ihnen machen, wenn die Schweden hoffentlich bald abgezogen sind. Tatsächlich werden die Unterhändler später wegen Hochverrats verurteilt. Einer bleibt lebenslang in Haft, der andere wird Jahre später begnadigt. Im Juni 1709 kommt dann die Wende. Zar Peter I. triumphiert in der Schlacht bei Poltawa über das Heer Karls des XII. Er erhält Livland und Estland von den Schweden, den ersehnten Ostseezugang. August bekommt 1710 immerhin seine Königswürde zurück und setzt den Krieg an der Seite Russlands fort. Landgewinne erzielt er allerdings nicht mehr. Stattdessen besetzen seine Verwandten aus Preußen große Gebiete. Die Hohenzollern gehören neben Russland zu den Profiteuren des großen nordischen Krieges. August wird 1717 in Warschau von der Ständeversammlung Sejm gestärkt. Er bleibt polnischer König. Sein großer Rivale Karl der XII. Stirbt im folgenden Jahr bei einer Belagerung durch eine feindliche Kugel. Der große nordische Krieg endet 1721. Doch das Kämpfen zwischen Sachsen und Schweden geht immer noch weiter. Erst am 28. April 1729 endet mit dem Frieden von Stockholm auch dieser Krieg. Eingebracht hatte August nichts. Auf den Schlachtfeldern in Osteuropa konnte der Mann, der später der Starke heißen wird, keine Stärke zeigen. 1711 bis 1719. Kaiserliche Träume. Als der Habsburger Kaiser Josef I. stirbt, führt August kommissarisch die Geschäfte des Reichs. Er sehnt sich danach, selbst Kaiser zu werden, bringt aber auch seinen Sohn in Stellung. Durch die Verbindung mit den Habsburgern will der Sachse die Zukunft seiner Dynastie sichern. Von Christoph Koitka. Der Kaiser ist tot, dahingerafft von den Pocken der Pandemie des 18. Jahrhunderts, stirbt Josef I. am 17. April 1711 in Wien. Unter den trauernden Hinterbliebenen sind auch die zwei Töchter des Habsburgers, der zu Lebzeiten über das Heilige Römische Reich deutscher Nation Böhmen, Kroatien und Ungarn herrschte. Wer im Konzert der Mächtigen in Europa mitspielt, hat solche familiäre Konstellationen natürlich im Blick. Kurfürst August ist in Dresden nicht verborgen geblieben, dass Josefs erstgeborene Maria Josepha etwa im gleichen Alter ist wie sein Sohn Friedrich August. Der Kurfürst hat dabei nicht nur den eigenen Aufstieg im Sinn, sondern denkt auch dynastisch. Wenn August es schaffen würde, seinen Sohn später einmal ins Haus Habsburg einheiraten zu lassen, würde er vielleicht sogar als Kaiservater in die Geschichte eingehen. Auch für sich selbst strebt der Kurfürst höchste Weihen an. Als Reichsvikar führt er 1711 nach dem Tod des Kaisers kommissarisch die Geschäfte des Reichs, gemeinsam mit dem Kurfürsten der Pfalz. Dieses Recht des sächsischen Fürsten geht auf die Goldene Bulle von 1356 zurück und August macht nur zu gern Gebrauch davon. Den neuen Titel lässt er stolz verewigen. Hoch zu Ross lässt sich der Fürst auf die sächsischen Vikariatsmünzen prägen. In der unteren Hälfte dürfen die Verweise auf seinen ausgedehnten Machtbereich nicht fehlen, symbolisiert durch das kursächsisch-polnisch-litauische Herrscherwappen. Ein stolzer König, dem das erreichte, aber nicht genug ist. Mit einem Auge schielt August auf die Kaiserkrone. Ein halbes Jahr lang träumt der Fürst, dann wird klar, dass kein Vorbeikommen an Karl dem VI. Gibt, der als Kaiser seinem verstorbenen älteren Bruder nachfolgt. So bleibt der Thron in der Hand der Habsburger. Augusts Vision, sein Geschlecht mit der wohl mächtigsten Familie der Welt zu verbinden, wird dadurch nicht getrübt. Er arbeitet auf den Tag hin, an dem die gerade 12-jährige Tochter des verstorbenen Kaisers seinen Sohn heiraten wird. Damit die ehrgeizigen Pläne eine Chance haben, muss sein Sohn Friedrich August zunächst Katholik werden. Der Glaubensübertritt erfolgt schon 1712, wird aber erst 5 Jahre später offiziell gemacht. Der König und seine Berater fürchten innere Aufruhr in den eigenen Stammlanden. Bereits die Konversion Augusts war im protestantisch geprägten Sachsen nicht gut angekommen, obgleich damit der Weg zur polnischen Krone frei wurde, deren Glanz nun auf Dresden abstrahlt. Tatsächlich ist auch der Glaubensübertritt seines Sohnes politisch erfolgreich. Die lang ersehnte Verbindung ins Haus Habsburg wird Wirklichkeit. Augusts Hochzeitsplan, der seit der Kindheit der beiden Sprösslinge besteht, geht auf. Am 20. August 1719 heiraten Friedrich August und Maria Josepha im fernen Wien. Nach der Hochzeit im habsburgischen Stammland wird in Dresden gefeiert. 4 Wochen lang. Das setzt selbst für die von tagelangen Festivitäten verwöhnte Fürstenfamilie aus Sachsen neue Maßstäbe. Als Planetenfeierlichkeiten bekannt, ist das rauschende Fest tatsächlich eine Hochzeit wie von einem anderen Stern. Der Barock zelebriert als Epoche des großen Welttheaters die Inszenierung und August besonders. Die Hochzeit des Jahrhunderts zeigt die ganze Prunkliebe des Herrschers. Kein Wunder. Die royalen Weddingplaner fahren das ganze Arsenal auf, das barocke Feste zu bieten haben. Dicke Ordner, verwahrt im Sächsischen Staatsarchiv, dokumentieren noch heute minutiös den Ablauf der rauschhaften Wochen. Die Aufzeichnungen der Künstler, die das Fest im Auftrag Augusts für die Nachwelt festhalten sollten, sind dagegen nur noch fragmentarisch erhalten. Zusammen zeichnen die Quellen ein fantastisches Bild barocker Verschwendungs- und Vergnügungssucht. Maskenbälle, Parademärsche, Jagdspiele, Ritterturniere, Bankette, Konzerte und Aufführungen eigens geschriebener Operetten. Keine Möglichkeit, sich in Gesellschaft zu amüsieren, bleibt ungenutzt. Nahe Schloss Moritzburg werden sogar Seeschlachten nachgestellt. Auch im noch unvollendeten Dresdner Zwinger wird gefeiert. August will sich präsentieren und sonnt sich in der Aufmerksamkeit seiner Zeit- und Standesgenossen. An den Adelshöfen Europas ist die Hochzeit in aller Munde. Die Kaiserkrone wird allerdings auch sein Sohn nicht erringen. Das Reich bleibt in der Hand der Habsburger. Trotzdem ist die Verbindung mit dem Fürstengeschlecht ein Prestigeerfolg für August. Preußische Tragödie: Der Kronprinz und die Kanaille. An der Elbe atmet der spätere Preußenkönig Friedrich II. Die betörende Luft von Freiheit und Liebe. Er will dem väterlichen Kerker entfliehen. Doch er hat einen intriganten Feind am sächsischen Hof. Von Janina Lingenberg. Auf der Elbe schwimmt ein Wal. Aus seinem Rücken schießen hohe Flammen in den Nachthimmel bei Riesa. 4 Delfine begleiten ihn, während das Publikum am Ufer bei Schloss Promnitz entzückt applaudiert. Gemeinsam bereiten sie einen Prolog für die neue Flotte Sachsens, den ein Donner aus 60 Kanonen eröffnet hat. Feuer durchweg, Feuer überall. 5 Stunden dauert das Feuerwerk, an dem 400 Zimmerleute gearbeitet haben. Die Illumination bespielt eine Illusion auf 6000 Ellen Leinwand, gespannt auf 18.000 Stämme Holz. Es ist ein Feenpalast. Auch bei den Meeressäugern nur Schein, denn in ihren Bäuchen hocken Gefangene, die die waghalsige Konstruktion befeuern. Nicht selten bezahlen sie mit ihrem Leben, die Davongekommenen erarbeiten sich im Feuermeer die Freiheit. Am Ende soll ein Vivat erstrahlen und dem Gastgeber huldigen, dem königlichen Kurfürsten von Sachsen August. größer und eindrücklicher als je zuvor. Doch Oberstleutnant Jauch lässt aus Unwissenheit ein Fifat in die Dunkelheit schreiben, peinlich. So befiehlt der Herrscher von Gottes Gnaden einfach, es solle eine Lösung gefunden werden. Damit entsteht die Anekdote um Fifat als Abkürzung für Fausta, Jubila, Fezerunt, Augusti Tempora. Freudige Feste schufen Augusts glückliche Zeiten. Es ist der Höhepunkt einer Feier der Superlative. Das Compliment bei Mühlberg dauert vom 31. Mai bis zum 28. Juni 1730. 4 Wochen mit Maskenbällen, Theater, Balletten zwischen einer zweistöckigen Burg aus Holz und osmanischen Zelten. Das Gelände eingerahmt von 6 Obelisken, die teilweise heute noch unschuldig auf dem Feld stehen. Lange wird man sich noch von dem 7 Meter langen Stollen erzählen, den 60 Bäckersknechte aus 20 Zentnern Mehl, 326 Kannen Milch und 3600 Eiern gebacken haben. Architekt Matthäus Daniel Pöppelmann hat hierfür extra einen Ofen gebaut. Ein 1 Million Taler teures Feuerwerk der Sinne für 48 Herzöge und Fürsten, für 69 Grafen sowie 20 Minister, wie es selbst Ludwig XIV. Nicht abgefeuert hat. Sogar der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der mit 150 Offizieren aus Berlin angereist ist, zeigt sich so entzückt, dass er dem Zeremonienmeister Heinrich von Brühl den preußischen Adlerorden verleiht. Als Lustlager von Zeithain wird das Manöver in die Geschichte eingehen. Manöver? Genau, denn eigentlich ist es der Abschluss einer kursächsischen Militärreform. Der Nordische Krieg hat schmerzlich die Notwendigkeit bewiesen. Jetzt präsentiert sich ein 30.000 Mann starkes Heer mit 9 Waffen, neuer Taktik, 9 Uniformen. Es ist eine Lust für den Soldatenkönig, die moderne Armee zu bestaunen. Es ist aber auch eine Gefahr, denn Sachsen und Preußen verbindet eine intensive Konkurrenz um Macht und Ruhm. Beide Herrscher können unterschiedlicher nicht sein. Der eine ist groß und stattlich, der andere eher klein und untersetzt. Der eine weiß zu feiern, der andere lässt marschieren. Wenn auch nur ein einziges Mal auf dem Schlachtfeld gegen die Schweden. Der eine lebt maßlos, der andere eher geizig. Wenn Eure Majestät einen Dukaten einnehmen, so legen Sie ihn zu seinem Schatz, ich aber gebe ihn aus, so kehrt er 3-mal zu mir zurück, stellt August einmal fest. Auch politisch lassen die beiden keine Spitzen gegeneinander aus. So darf August einmal nicht durch Preußen reisen. Außerdem werben die nördlichen Nachbarn in einer Kampagne sächsische Fachkräfte ab. Einen handfesten Zollstreit hingegen konnten beide Oberhäupter bei gegenseitigen Besuchen im Jahr 1728 beilegen. Grund genug, um beim Karneval in Dresden das Abkommen zu begießen. Die trinkfesten Monarchen gründeten die Société des Antisobres. Das Bündnis wider die Nüchternheit. Das verbindet. Friedrich Wilhelm schrieb, ich bin in Dresden und springe und tanze. Ich bin mehr fatiguiert, ermüdet, als wenn ich alle 2 Tage Hirsche tot hetze. Pikantes Detail, beim Besuch an der Elbe sollte der Preuße verführt und der Untreue überführt werden, indem ihm eine nackte Gräfin präsentiert wurde. Aber der Soldatenkönig soll standhaft geblieben sein und noch dazu seinem Sohn geistesgegenwärtig die Augen zugehalten haben. Der wurde dafür, den Hofgesprächen zufolge, von der Dame entjungfert. Überhaupt genoss der musische Friedrich damals das sinnenfrohe Dresden. Nicht nur Prunkpracht und feiernde Hofhaltung bezauberten den zukünftigen Herrscher Preußens, der sich hier mehr denn je als Frédéric le Philosoph fühlte. Der 16-Jährige verliebte sich auch in die Gräfin Anna Carolina Orselska. Eine Amour-fou mit hoher Brisanz. Ich habe schon erwähnt, dass der König von Polen Weiber sehr liebte. Er hielt sich ein wahres Serail. Seine damalige Mätresse oder wenigstens jene unter seinen Frauen, die er besonders auszeichnete, war seine eigene Tochter, behauptete Friedrichs Schwester Friederike Sophie Wilhelmine ebenso boshaft wie falsch über die Orselska, die nun ihr Vater, um das Liebesspiel mit dem jungen Preußen zu unterbinden, nach Warschau schickte. Womöglich war sie am Ende sogar schwanger von dem preußischen Kronprinzen. Zurück in Potsdam, fern von Lust und Leichtigkeit, stürzte Friedrich in Schwermut ab. Zu allem Übel demütigte ihn sein Vater immer weiter und sah ihn durch Dresden noch verweichlichter. Manche vermuten gar, der Thronfolger habe sich in Sachsen mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. So vergingen 2 Jahre. 1730, beim Zeithainer Lustlager, ist der junge Friedrich an der Seite seines soldatischen Vaters wieder mit von der Partie. Diesmal prügelt der Preußenkönig vor den Augen von August Zeremonienmeister Heinrich von Brühl auf seinen Sohn ein. Eindrucksvoll ist das dargestellt in der DDR-Fernsehserie Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Tatsächlich fühlt sich Friedrich unter dem Drill und den Verboten wie ein Sklave, der sich nicht anders als durch Flucht zu helfen weiß. Noch während des Lustlagers fällt wohl die Entscheidung, über Frankreich nach England abzuhauen. Auf Schloss Promnitz vertraut der Kronprinz es seinem Jugendfreund Hans Hermann Katte an. Der will kein Fluchthelfer sein, aber dann verspricht er doch mitzukommen. Ein günstiger Moment bietet sich bald darauf, am 5. August beim Reiselager im württembergischen Steinsfurt. Wäre da nicht der sächsische Karrierist von Brühl gewesen, der Zeremonienmeister von Zeithain und Augenzeuge von Friedrichs größter Demütigung? Seine Spione haben den Fluchtplan aufgedeckt. Brühl hat den Preußenkönig informieren lassen. Dessen Rache ist grausam. Er lässt seinen Sohn Monate später am 6. November in der Festung Küstrin durchs Gefängnisgitter mit ansehen, wie Katte enthauptet wird. Nur durch eine Ohnmacht kann Friedrich sich der Grausamkeit entziehen. Doch Rachlust vererbt sich anscheinend. Als Friedrich König wird, verwandelt sich der Philosoph in einen Machtbesessenen, der all seine Wut nach Sachsen zurückschleudert. Ein gutes Vierteljahrhundert später, im Siebenjährigen Krieg, überfällt er das Land, zerstört Dresden und vernichtet die Besitztümer des Verhassten von Brühl. Nichts soll überdauern. Er verabscheut diesen Mann, den er in einer Ode als armseligen Sklaven im hohen Amt verspottet. Immer wieder kommt der Sachse ihm in die Quere und beinahe kann er Friedrichs Niedergang besiegeln, als er auf diplomatischem Weg ein Bündnis zwischen den Feinden Frankreich und Österreich zustande bringt. Aber Friedrich kann sich wie durch ein Wunder halten. Mit 480 Spiegeln aus dem Nachlass von Brühls schmückt er sich das neue Palais in Potsdam. Dresden, so scheint es, hat er nie vergessen. Reformen. Der ehrgeizige Macher. August will Sachsen zum führenden Staat Europas machen. Dabei geht er mal klug, mal skrupellos vor. Von Dick Liesemer. Banken und Glücksspiel. 1698 gründet August in Leipzig die erste Staatsbank im deutschen Raum. Sie verfügt über mehr als 2 Millionen Taler eigenes Kapital. Wer bei ihr sein Geld anlegt, erhält 6% Zinsen. Für Kredite sind 9% fällig, was damals nicht übermäßig viel ist. Weil die Kaufleute vorsichtig bleiben, wird die Bank nach 8 Jahren wieder geschlossen. Doch der Kurfürst gründet weiter, etwa die Brandkasse, als erste öffentliche Versicherung Sachsens und 1713 ein staatlich organisiertes Glücksspiel, die Kurfürstlich-Sächsische Landeslotterie, die heute Sachsenlotto heißt. Auf seiner Tour durch Europa hatte August das Lotteriewesen schätzen gelernt. Handel und Wirtschaft. Erst werden alle Besitztümer erfasst, dann wird das Steuerrecht geändert. 1703 führt August als zweiter deutscher Herrscher die Mehrwertsteuer ein, die auch vom Adel bezahlt werden muss. Zugleich sinken die direkten Steuern, die bislang nur das Volk gelöhnt hat. Im Sinne des Merkantilismus, der auf möglichst hohe Handelsüberschüsse abzielt, fördert der Kurfürst staatliche Exporte und verlangt, möglichst auf Importe zu verzichten. Und die Sachsen verdienen international gut an Tüchern und Tapeten, Farben und Gewehren. August selbst handelt mit Fayencen, glasierte Keramiken. Unter ihm steigt Leipzig, dessen Handelsmesse er schon als Kind liebte, zum Marktplatz Europas auf. Straßen und Brücken. 1706 bestimmt August neue Maße für die Hauptstraßen. Auf geraden Strecken sollen sie 10 Ellen, also 5,5 Meter, in den Kurven genau 18 Ellen, also 9,90 Meter breit sein. So können 2 Kutschen aneinander vorbeifahren. Sogar an Fußgänger wird gedacht. Für sie soll es schmale Streifen neben den Straßen geben, was aber erst nach dem großen nordischen Krieg bezahlbar ist. Und als sich eine Reihe von hölzernen Stegen als morsch erweist, werden diese durch steinerne Brücken ersetzt. Immer schneller geht es voran. Die Post braucht noch 22 Stunden von Dresden nach Leipzig. Der König schafft die Strecke in seiner Kutsche in 9 Stunden. Vermessung und Kommunikation. 1719 erscheint eine Karte mit allen Ortschaften, Straßen, Schlössern, Klöstern und Poststationen samt Entfernungsangaben. Sie enthält auch die Grenzen der jeweiligen behördlichen und kirchlichen Territorien. Ab 1721 werden steinerne Postsäulen errichtet, auf denen die Abfahrtszeiten der Postkutschen präzise angegeben sind. So wird die zuvor bummelige sächsische Post zur schnellsten im Reich. Wer eine Säule beschädigt, dem droht Festungshaft. Die Stände der Oberlausitz setzen jedoch durch, dass die teuren Säulen nur an den Poststraßen aufzustellen sind. Die letzte von gut 1300 Säulen wird 3 Jahrzehnte nach Augusts Tod errichtet. Forschung und Wissenschaft. Bereits im Jahr 1700 ändert der Kurfürst die Zeitrechnung in Sachsen. Fortan gilt hier nicht mehr der julianische, sondern der bis heute gültige gregorianische Kalender. Knapp 3 Jahrzehnte später, 1728, lässt er im Zwinger ein mathematisches Instrumentenkabinett einrichten, mit Globen vom Himmel und der Erde, geodätischen und astronomischen Geräten, Sonnenuhren, Barometern, Thermometern sowie Zeichen- und Recheninstrumenten. Als besonders wertvoll gilt eine Planetenuhr. In deren Zentrum befindet sich unsere Erde, die, noch dem geozentrischen Weltbild folgend, von Sonne, Mond und den 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten umrundet wird. Zucht und Arbeit. Anfang April 1716 nimmt das Zuchtwaisen- und Armenhaus Waldheim Bettler, Waisen und Trinker beiderlei Geschlechts auf. August hat die Anstalt, die einst ein markgräfliches Schloss war, ausdrücklich genehmigt. Jeder muss dort täglich hart schuften, auch die Jüngsten. Die Erzeugnisse werden anschließend auf der Leipziger Messe verkauft. Während anderswo in deutschen Landen Deserteure noch hängen, lässt der Kurfürst die Fahnenflüchtigen ab 1718 lieber in Ketten auf dem Bau malochen. Bis heute werden in der Justizvollzugsanstalt Waldheim Straftäter eingesperrt. Sie ist damit das älteste noch betriebene deutsche Gefängnis. Ein endloses Fest. Der Genießer. August liebt das Schöne, die Kunst, die Architektur, die Frauen. Er feiert, er sammelt, er baut und inszeniert damit sich selbst als barocken Herrscher. Rollenspiele. Sächsischer Herkules. Er ist Merkur. Herkules, Alexander der Große. Wenn August feiert, dann wochenlang und prachtvoll. Er kostümiert sich und spielt auf seinen Festen römische Götter und antike Helden, bis Europas ganzer Adel bewundernd auf seinen Hof schielt. Von Sophia Schülke. Die Arena ist festlich geschmückt. Es brennen unzählige Kerzen, um das Dunkel der Februarnacht zu vertreiben. Auf den Rängen applaudieren die Damen und Herren der Stände. Ihre Blicke sind bewundernd auf die Trophäen gerichtet, die auf hohen Säulen stecken. Da, jetzt preschen kostümierte Reiter mit Lanzen auf die Trophäen zu. Ein junger Mann unter ihnen fällt besonders auf. Er trägt ein Kostüm aus goldfarbenem und blauem Stoff, das ihn als Alexander den Großen ausweist. 3 der insgesamt 6 Preise wird er gewinnen, darunter den Hauptpreis. Sein Kleid ist mit Silber reich gestickt und mit kostbaren Edelsteinen versetzt, nicht anders als die helle Sonne anzusehen, wie eine Augenzeugin schwärmt. Der Hut war mit einem Busch von feuerfarbenen Federn bedeckt, auf dessen Schwärze recht unschätzbare Diamanten funkelten. Es ist August oder besser Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, der Gastgeber höchstpersönlich, den Maria Aurora Gräfin von Königsmark hier lobpreist. Dass sie seit kurzem seine Mätresse ist, dürfte ihre Begeisterung noch befeuert haben. Ihr Geliebter indes ist für das ritterliche Ringreiten in die beste aller Rollen geschlüpft. Selbstbewusst hat sich der blutjunge Kurfürst als ruhmreicher Welteroberer Alexander der Große verkleidet, damals das Idealbild aller Fürsten. August ist noch kein Jahr Herrscher von Kursachsen, als er 1695 den mehr als dreiwöchigen Karneval veranstalten lässt. Anlass ist die Versammlung der Stände, die sich, wie üblich, nach seinem Amtsantritt in der Residenzstadt eingefunden haben. Zu einem wenig erfreulichen Kräftemessen übrigens, denn August versucht sofort und erst einmal vergeblich, gegen die Stände seine absolutistischen Vorstellungen durchzusetzen. Da bilden die Feiern ein erfreuliches Gegengewicht. Auf das Ringstechen folgen noch Bälle und Maskeraden, Schlittenfahrten und Saujagden. Und ein Aufzug der heidnischen Göttinnen und Götter, bei dem die Gräfin von Königsmark passend zu ihrem Vornamen Aurora als Morgenröte teilnimmt mit einem Morgenstern als Kopfputz. August seinerseits ist in das Kostüm des Götterboten Merkur geschlüpft, ganz wie sein Vorbild Alexander der Große, der selbst gelegentlich als Merkur aufgetreten ist. Als römischer Gott des Handels und Gewinns führt der Kurfürst den Festzug an. Feierlichkeiten wie diese werden eine Bühne für ihn. Er genießt die Selbstinszenierung. August hat schon als Kind erlebt, wie man feiert. Heimliches Vorbild sind ihm die Veranstaltungen seines Großvaters, Kurfürst Johann Georg II. Der hat 1678, als der Enkel 8 Jahre alt war, ebenfalls ein Ringreiten veranstaltet, bei dem sich Adelige als berühmte historische Herrscher verkleideten. Überhaupt galt August der Hof seines Großvaters, unter dem alle Ergötzlichkeiten blühten, als der schönste Hof, wie er als junger Mann hingerissen notierte. Seine Inszenierung als Alexander der Große ist erst der Anfang. 2 Jahre später tritt August beim Karneval als Sultan auf. Später wird man ihn auch den sächsischen Sultan nennen. Seine Vorliebe für schöne Frauen mag hierbei weniger eine Rolle gespielt haben als die Faszination für orientalische Pracht und Kultur, die seinerzeit in ganz Europa verbreitet ist und bei Festlichkeiten genussvoll ausgelebt wird. Dann beginnt der große nordische Krieg, in dessen Verlauf August 1706 die teuer erworbene polnische Krone verliert. Als Ende Mai 1709 sein Cousin, König Friedrich IV. Von Dänemark und Norwegen zum Staatsbesuch nach Dresden kommt, gibt der Kurfürst mehrere Feste für ihn, um seine Unterstützung im weiteren Kampf um die Krone zu gewinnen. Beim Aufzug der Weltteile trägt August als Oberhaupt der Afrikaner ein Kostüm mit Silberfransen, Hermelinbesatz und Straußenfedern, während sein Gast als römischer Herrscher glänzt. Beim Aufzug der heidnischen Götter tritt August dann als Sonnengott Apoll auf, mit einer Maske aus vergoldetem Kupfer, die seine Gesichtszüge trägt. Augusts Lust an Rollenspielen ist mehr als nur Feierlaune. Die Menschen des Barock stellen sich die Welt als Theater vor, und das gilt für einen selbstbewussten Fürsten wie August erst recht. Seine absolutistische Selbstdarstellung erstreckt sich nicht nur aufs Bauen und Regieren. Auch mit seinen gut 60 Bällen, Jahrmärkten, Tierhetzen, Maskeraden und Schützenfesten pro Jahr will er den Glanz Sachsens und seiner Macht zeigen. Die Höflinge wirken dabei als Statisten mit. Das Volk darf zuschauen. Nichts hasst der kurfürstliche Lebemann mehr als leere Zuschauerränge. Zugelassen werden, so viel nur der Platz leiden und fassen wollte, bemerkt ein Dresdner Chronist. Eine Rolle, die August bei seinen Festlichkeiten immer wieder spielt, ist die des mythischen Halbgottes und antiken Kraftpaketes Herkules. Schon wenige Wochen nach seiner Wahl zum Kurfürsten lässt er Münzen prägen, die sein Konterfei und einen Herkules mit Keule und Löwenfell sowie die Umschrift Herkules Saxonicus zeigen. Die Botschaft wird 3 Jahre später noch klarer, als anlässlich seiner Krönung zum König von Polen eine Silbermünze folgt, die einen Herkules mit den Zügen Augusts zeigt, dem das personifizierte Polen die Krone überreicht. Herkules-Darstellungen finden sich bald auch auf dem Wallpavillon des Dresdner Zwingers und an der Decke des Thronsaals im Residenzschloss. Die Herkules-Rolle spielt der Kurfürst und König zwar aus machtpolitischem Kalkül, weiß darin aber auch körperlich zu überzeugen. Schon allein wegen seiner imposanten Statur, die sich im Laufe seines Lebens durch übermäßiges Essen und Trinken zur Fettleibigkeit inklusive Diabetes und amputierter Zehe auswächst. Er ist mit seinen 1,76 Meter für damalige Verhältnisse durchaus groß und bringt 1712 als 42-Jähriger stattliche 260 sächsische Pfund auf die Waage. Das sind 121,4 Kilogramm. Regelmäßig lässt er sich wiegen und die Ergebnisse in ein Buch eintragen. Dick zu sein ist zu Augusts Zeit kein Makel, sondern im Gegenteil ein Zeichen von Wohlstand und Leibeskraft, auch wenn seine Ärzte gebetsmühlenartig zur Mäßigung raten. Außerdem gibt der Sachse nur zu gerne Proben seiner körperlichen Kraft. So soll er demonstrativ ein Stück Eisen krumm gedreht und einen Silberteller wie Papier aufgerollt haben. Ein von ihm 1711 zerbrochenes Hufeisen ist mitsamt Bescheinigung heute noch in der Dresdner Rüstkammer zu besichtigen. Den Beinamen der Starke wird August allerdings erst in einem Frauenroman von 1817 erhalten. Da ist sein Stern schon im Sinken begriffen. Im 19. Jahrhundert gelten andere, weniger barocke Werte. Dass Herkules für Mut und Tugend steht, kommt August bei seiner Selbstinszenierung in der Rolle jenes Helden entgegen. Zu den Tugenden gehört, was Zeitgenossen bewundernd berichten, dass der kurfürstliche König auch nach den weinseligen Abenden am nächsten Morgen früh wieder auf den Beinen ist, um sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Auf dem Wallpavillon des Zwingers trägt der Herkules Saxonicus, wie im antiken Mythos, die Weltkugel auf seinen Schultern, und das dürfte keine Ironie gewesen sein. Die Statue erhebt sich genau über dem sächsisch-polnischen Wappen. Wahrhaft herkulische Kräfte braucht August im September 1719. Bei der Hochzeit seines Sohnes Friedrich August II. Mit der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha trägt er einen edelsteinbesetzten Festrock, der mit eingenähten Rosshaarpolstern 30 Pfund wiegt. Die Festlichkeiten dauern 4 Wochen. Nach Bällen, Theater, Konzerten und Jagden bildet das Saturnfest im Plauenschen Grund den Höhepunkt, für den sich der königliche Kurfürst als Saturn verkleidet. Ein Schriftzug schmückt das eigens errichtete Festgebäude. Saturnalia Saxoniae, sächsische Saturnalien. Mit der Inschrift knüpft der Herrscher an den Mythos von der Regierungszeit des Gottes Saturn an, wie er im alten Rom gepflegt worden ist. Seine Herrschaft, das will August damit sagen, soll nicht weniger sein als eine Wiederkehr jenes glücklichen, goldenen Zeitalters. August fängt Feuer. Die Mätressen. Sachsens Barockfürst ohne schöne Frauen, undenkbar. Die berühmteste von ihnen, Anna Constantia von Kosel, bleibt lange an seiner Seite, bis sie einen Fehler macht. Von Karin Feuerstein-Prasser. Noch kann August nicht ahnen, dass es an diesem Abend zu einem ganz besonderen Rendezvous kommen wird. Als galanter Verführer hat er schon häufig Feuer gefangen, aber noch nie im wortwörtlichen Sinn. Das ändert sich am 7. Dezember 1704. Beunruhigt vom Alarm der Feuerglocke blickt er aus dem Fenster und sieht in der Dunkelheit einen Feuerschein ganz in der Nähe des Dresdner Stadtschlosses. Eilig lässt er sich vom Kutscher in die Kreuzgasse fahren, wo er bestürzt erkennen muss, dass das Haus seines Ministers Adolf Magnus von Hoym in Flammen steht. In Panik rennen die Bewohner auf der Gasse hin und her. Doch inmitten des Infernos erblickt August eine rußverschmierte junge Frau, die scheinbar seelenruhig die Löscharbeiten beaufsichtigt und den Männern Befehle erteilt. Als er näher kommt, erkennt er die Hausherrin Anna Constantia von Hoym, der er auf höfischen Festen schon mehrmals begegnet ist. Was für ein Prachtweib, das hier todesmutig seinen Mann steht und den verstörten Kerlen sagt, was sie zu tun haben. Unglaublich! Die Flammen sind bald gelöscht, aber August hat Feuer gefangen. Er wird diese Constantia zu seiner nächsten Mätresse machen. Sie ist nicht die erste, denn August liebt die Frauen, außer seiner eigenen. Er hat Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth vor allem aus politischen Gründen geheiratet, doch die fromme Protestantin ist überhaupt nicht nach seinem Geschmack. Selbst das Volk verspottet sie als sächsische Betsäule. Schon längst hat sich die Königin auf ihr Schloss Pretzsch bei Wittenberg zurückgezogen, wo sie ein stilles und wohltätiges Leben führt. Das kann August nur recht sein, Ganz nach dem Vorbild des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. Gehört es auch für ihn zum guten Ton, stets eine hübsche Mätresse an der Seite zu haben. An willigen Damen herrscht kein Mangel, denn die Position ist äußerst lukrativ. Die Mätresse bekleidet gleichsam ein öffentliches Amt und nimmt an allen Staatsakten, Empfängen und Festlichkeiten teil, selbst dann, wenn die Gattin des Fürsten anwesend ist. Zwar ist die Stellung meist nur vorübergehend, doch wenn es die Mätresse geschickt anstellt, hat sie bis an ihr Lebensende ausgesorgt. August ist da sehr großzügig, auch was seine 8 außerehelichen Kinder betrifft, die er alle anerkennt und finanziell gut absichert. Bestes Beispiel ist die erste kurfürstliche Mätresse, die attraktive Maria Aurora von Königsmark. Als sie 1696 nach 2 Jahren den Laufpass bekommt, erhält sie die gut dotierte Position der stellvertretenden Äbtissin des Damenstifts Quedlinburg und ihr Sohn Moritz wird später eine glänzende Militärkarriere machen. Ein hübsches Gesicht allein reicht nicht immer aus. Als Sachsens Kurfürst 1697 König von Polen wird, braucht er, um bei seinen 9 Untertanen zu punkten, eine polnische Mätresse. Schon bald findet er Gefallen an der jungen Ursula Katharina Lubomirska, die er 1704 zur Reichsfürstin Teschen erheben lässt. Doch ihre Zeit ist spätestens mit dem Verlust der polnischen Krone 1706 abgelaufen. Mit einer satten Abfindung wird sie entlassen. Damit ist die Bühne frei für jene Dame, für die August schon länger entflammt ist, Konstantia, inzwischen eine Geschiedene von Heum und somit frei für den liebeskranken Fürsten. Allerdings will sich die ehrgeizige Konstantia nicht mit der Position der Mätresse begnügen. Sie drängt auf Heirat. Schließlich gibt es in Adelskreisen die sogenannte morganatische Ehe, die zwar Erbansprüche von Frau und Kindern ausschließt, aber rechtliche Gültigkeit hat. Der einzige Haken an der Sache, wenn das zu Lebzeiten der angetrauten Gemahlin geschieht, muss diese ihr Einverständnis geben. Christiane Eberhardine aber würde einer offiziellen Nebenfrau nie im Leben zustimmen. Eigentlich hätten bei August alle Alarmglocken schrillen müssen. Vielleicht hat ihn die Liebe blind gemacht. Anders ist es kaum zu erklären, dass er auf Konstantias zwielichtige Idee eingeht. Er unterzeichnet nicht nur einen geheimen Vertrag, mit dem er die morganatische Ehe bestätigt, sondern verspricht ihr die richtige Heirat, sollte Christiane Eberhardine vorzeitig sterben. Besonders wohl ist August nicht in seiner Haut, denn bei diesem Arrangement handelt es sich um nichts anderes als um Bigamie. Er hält den Vertrag daher gut unter Verschluss und möchte lieber nicht darüber nachdenken, dass Konstantia ebenfalls ein Exemplar besitzt. Zunächst geht alles gut. Offiziell tritt Konstantia weiter als Mätresse auf und sonnt sich in der Gunst des Kurfürsten. Gekrönt wird ihre glänzende Karriere 1706 durch die Ernennung zur Reichsgräfin von Kosel, die mit einer jährlichen Apanage von 100.000 Talern verbunden ist. Gleichzeitig schenkt ihr August das idyllische Schloss Pillnitz und ein luxuriöses Palais am Dresdner Schloss, das heute bekannt ist als Taschenberg-Palais. Hier hält Konstantia Hof, empfängt bedeutende Gäste, Minister, Adelige und Diplomaten, gibt Soupers und veranstaltet rauschende Feste. 3 Kinder werden geboren, 2 Töchter und ein Sohn. Lange scheinen August und Konstantia unzertrennlich, bis sie den Fehler macht, sich in politische Fragen einzumischen. Auslöser ist Augusts Wunsch, dass auch sein Sohn zum Katholizismus konvertiert, um eine Option auf die polnische Krone zu haben. Das lehnt Konstantia strikt ab. Weil die königliche Liebe zunehmend ins Räderwerk der Politik gerät, lässt August seine Mätresse nach 9 leidenschaftlichen Jahren fallen. Konstantia muss sich nach Schloss Pillnitz zurückziehen. Hier könnte sie nun ein privilegiertes Leben führen, doch wieder begeht sie einen Fehler. Sie verweigert die Herausgabe des geheimen Ehevertrags, den ihr Vetter im Familienarchiv aufbewahrt. Damit wird sie für den König zur tickenden Zeitbombe. Es besteht die Gefahr, dass sie ihn aus Rache oder gekränkter Eitelkeit als Bigamisten outet. So ist August höchst alarmiert, als er im Dezember 1715 erfährt, Konstantia habe Schloss Pillnitz verlassen und sei nach Berlin gereist. Was plant sie da? Will sie sich etwa von ihrem Vetter den Ehevertrag aushändigen lassen? Weil August genau das befürchtet, fädelt er mit Preußens König einen Deal ein, lässt Konstantia auf preußischem Boden verhaften und nach Sachsen ausliefern. 1716 bringt man sie als Gefangene auf die Festung Stolpen östlich von Dresden. Hinter deren dicken Mauern ist das brisante Geheimnis gut aufgehoben. Was Konstantia tatsächlich geplant hat, wird nie geklärt. Allmählich vergisst man die unglückliche Frau, die 1765 hochbetagt sterben wird, noch immer als Gefangene. Nach Konstantias Verbannung folgen andere Mätressen, deren Namen jedoch kaum erwähnenswert sind, denn sie können der Kosel nicht das Wasser reichen. Außerdem lässt Augusts Interesse an dem schönen Geschlecht spürbar nach. Geplagt von verschiedenen Krankheiten ist er bald nicht mehr in der Lage, die Freuden der Liebe zu genießen. Feuer hat er jedenfalls nicht mehr gefangen. Meißen 1705. Goldener Käfig für weißes Gold. Im September erhält der Alchemist Johann Friedrich Böttger einen schier unlösbaren Auftrag. Er soll für August Gold herstellen. Dafür wird er sogar eingesperrt. Von Barbara Beck. Als er die spitzen Türme über der Elbe aufragen sieht, ahnt Johann Friedrich Böttger, welches sein nächstes Gefängnis sein wird. Tatsächlich ist die Albrechtsburg in Meißen gut geeignet, um einen Prominenten mit Fluchttendenzen ausbruchssicher und fern der Öffentlichkeit unterzubringen. Die Burg steht leer und ist abgelegen. Beste Voraussetzungen, damit Böttger endlich das Gold herstellt, das er so lange versprochen hat. Im September 1705 schließen sich wieder einmal schwere Tore hinter ihm. Seit Böttger im Oktober 1701 aus Berlin ins sächsische Wittenberg geflohen ist, ist er ein Gefangener Augusts. In der preußischen Hauptstadt war der intelligente und aufgeweckte Apothekergehilfe in Kontakt mit Alchemisten gekommen und hatte sich autodidaktisch zum Alchemisten ausgebildet. Als die Kunde von seiner angeblichen Fähigkeit, aus unedlen Metallen Gold erzeugen zu können, das Interesse des preußischen Königs Friedrich I. erregte, zog es Böttger vor, sich nach Sachsen abzusetzen. Der sächsische Landesherr und polnische König August, der wegen des Nordischen Krieges in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist wie der Preußenkönig an einem Goldmacher interessiert und lässt den 19-jährigen Böttger Ende November 1701 als Staatsgefangenen nach Dresden bringen. In einem geheimen Labor soll er für ihn das Goldarkanum finden. Während Böttger seitdem eifrig experimentiert, lebt er unter teils sehr komfortablen, teils aber auch wenig angenehmen Umständen. Nach einem 1703 gescheiterten Fluchtversuch untersteht er der für sich die unverletzte Freiheit sowohl des Gewissens als auch des Leibes verlangt, dem bedeutenden sächsischen Naturforscher und Wissenschaftler Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Der Mathematiker und Physiker, der sich seit längerem mit dem Problem der Porzellanherstellung beschäftigt, lenkt sein Interesse auf die Nacherfindung des begehrten Porzellans. Tschirnhaus überzeugt auch den König davon, dass ihn Böttger mit seinem experimentellen Geschick und Sachverstand bei der Porzellanforschung unterstützen soll. Wie viele Fürsten der Barockzeit ist August ein begeisterter Sammler von ostasiatischem Porzellan, das teuer importiert werden muss. Böttgers Zusammenarbeit mit Tschirnhaus und Bergrat Gottfried Pabst von Ohain, wie auch die Unterstützung durch Freiberger Berg- und Hüttenleute, trägt Früchte. Ende Mai 1706 kann erstmals in Europa Hartporzellan hergestellt werden, das rotbraune Böttger-Steinzeug oder Jaspis-Porzellan. Letztere Bezeichnung geht auf die Ähnlichkeit der Keramik mit dem Edelstein Jaspis zurück. Nachdem der rote Ton durch weißes Kaolin ersetzt wird, gelingt es im Januar 1708, weißes Porzellan zu brennen. Hierbei erweist sich der Arzt Johann Jakob Bartholomei als Hilfe. Da Böttger dem König ursprünglich die Entdeckung des Goldarkanums versprochen hat, hebt er nun die eigene Rolle bei der Entdeckung des weißen Goldes hervor. Im November 1709 legt er mit der Schrift »Unvorgreifliche Gedanken über meine teils den Ausländern nachgeahmte, teils durch mich selbst neu erfundene Manufakturen« einen Geschäftsplan vor. Die Gefahr, wie andere vorgebliche Goldmacher als Betrüger am Galgen zu enden, steht auch dem beredten Böttger durchaus vor Augen. Im Dezember räumt er ein, dass es ihm trotz aller Anstrengungen nicht gelinge, Gold zu machen. Ich bin müde zu leben und erwarte also stündlich das Urteil eines gerechten und barmherzigen Königs. August bleibt ihm gewogen und hofft, dass die Porzellanerfindung Geld in die Staatskasse spült. Noch bevor ein ausgereiftes Produktionsverfahren existiert, wird am 6. Juni 1710 die erste Porzellanmanufaktur Europas als königlich-polnische und kurfürstlich-sächsische Porzellanmanufaktur in der Meißner Albrechtsburg eingerichtet. Ein Prestigeobjekt für August. Zusammen mit Künstlern und Handwerkern arbeitet Böttger an der seriellen Produktionsreife und künstlerischen Veredelung. 1713 wird auf der Leipziger Ostermesse zum ersten Mal weißes Porzellan verkauft. Um das Geheimrezept zu hüten, bleibt Böttger als technischer Leiter weiterhin in seinem goldenen Käfig gefangen. Erst am 19. April 1714 geruht der Monarch, ihn nach 12-jähriger Gefangenschaft unter Auflagen freizugeben. Er darf Sachsen nicht verlassen und das Geheimnis der Porzellanherstellung nicht verraten. 1715 erhält Böttger die Porzellanmanufaktur lebenslang zur freien Disposition, mitsamt der damit verbundenen Geldprobleme. 2 Jahre später schließt er erstaunlicherweise mit August einen neuen Vertrag zur Goldgewinnung. Lange kann sich der Alchemist seine Freiheit nicht erfreuen. Durch die jahrelange Arbeit mit giftigen Chemikalien in schlecht belüfteten Laboren ist seine Gesundheit massiv geschädigt. Hinzu kommt sein exzessiver Lebensstil mit unmäßigem Trinken und starkem Rauchen, woran seine verzweifelte Lage sicher Mitschuld trägt. Von einer schweren Erkrankung gezeichnet, ist Böttger zuletzt kaum noch arbeitsfähig. Am 13. März 1719 stirbt er in Dresden, mit nur 37 Jahren. Sammler und Mäzen. Staunt über diese Schätze! August liebt seltene, wertvolle Kunst. Sie dient ihm auch dazu, aller Welt seinen Machtanspruch und Reichtum zu beweisen. Von Barbara Beck. Der Winter ist früh hereingebrochen in diesem Jahr 1701. Hoch liegt der Schnee, die Wege sind vereist. Doch August will nicht länger warten. Er muss das goldene Kaffeezeug endlich sehen und beordert seinen Hofjuwelier bei Verlust derer hohen Gnaden damit nach Warschau, Augusts derzeitigem Aufenthaltsort. Johann Melchior Dinglinger packt sein neuestes Werk sorgsam ein und macht sich auf den beschwerlichen Weg. In Warschau angekommen, erfüllt das mit Edelsteinen, Elfenbein und Email verzierte Prunkservice alle Erwartungen. Zusammen mit anderen Goldschmiedearbeiten erwirbt es der entzückte Monarch im Dezember 1701 für die stattliche Summe von 50.000 Talern, deren Abbezahlung sich allerdings hinzieht. Dieses Repräsentationsstück ist für August aufs Engste mit der Erringung der polnischen Krone verbunden. Die Königswürde ist für den Wettiner Motivation und Rechtfertigung all seiner Kunstbemühungen. Zwar ist er sehr an Kunst interessiert. Mit seinen universal angelegten Sammlungen will August jedoch auch seine absolutistische Machtfülle und sich selbst als Herrscher darstellen. Und so wird er zu einem der bedeutendsten Kunstsammler seiner Zeit. Der Kurfürst macht Dresden zu einer führenden Kulturmetropole in Europa und seinen Hof zum Fixpunkt für hervorragende Künstler, Kunsthandwerker und Komponisten. Die Dresdner Hofkunst erlebt eine glanzvolle Phase. 1699 erwirbt August das weltberühmte Gemälde der schlummernden Venus von Giorgione und seinem Schüler Tizian, ein Hauptwerk der italienischen Malerei. In Paris lässt er durch seinen Kunstagenten Baron Raymond Leplat moderne Kleinbronzen ankaufen. Weitere zeitgenössische und antike Kunstwerke kommen hinzu. Durch spektakuläre Ankäufe trägt August eine bedeutende Antikensammlung zusammen. Dabei geht er mitunter ungewöhnliche Wege. So tauscht er 1717 beim preußischen König Friedrich Wilhelm I. 600 seiner berittenen Soldaten, Dragoner, gegen Vasen und Gefäße aus Chinas Kangxi-Ära ein. August geht es vor allem um jene chinesischen Monumentalvasen, die er bei einem Besuch in Berlin gesehen hat. Durch den Tausch erhält er 18 Stück, die darum bis heute Dragonervasen heißen. Für seine Schlösser lässt der Monarch prächtige Möbel, Gobelins und Tafelsilber anschaffen. Stets liegt die letzte Entscheidung bei August selbst. Ihm kommt dabei zugute, dass er in künstlerischen Fragen über Fachkompetenz verfügt. Seine zweijährige Kavalierstour als Prinz hat ihn nach Versailles, Madrid, Venedig und Wien geführt, wo er Einblick in aktuelle Kunsttendenzen gewann. Einzelne Stücke begleiten den König sogar in Reisetouren, mit ihnen will er auch andernorts beeindrucken. Für seine Kunstsammlungen plant August neue Präsentationsmöglichkeiten. Die Objekte sollen in Spezialsammlungen zusammengefasst werden. Entscheidend ist hierbei das Material. So kommen die Antiken zu den modernen Marmorskulpturen. Um 1718 zeichnet August eine sorgfältig durchdachte Funktionsskizze des von ihm geplanten Universalmuseums. Da dieser monumentale Bau, in dem alle Sammlungen zusammengeführt werden sollen, sich nicht realisieren lässt, werden die Dresdner Sammlungen auf mehrere Gebäude verteilt. Um sie repräsentativ darbieten zu können, werden die für sie bestimmten Räumlichkeiten prachtvoll hergerichtet, wodurch Gesamtkunstwerke entstehen. Vor allem die beiden kunsthandwerklichen Spezialmuseen, das Grüne Gewölbe und die Porzellansammlung, liegen August am Herzen. Zwischen 1723 und 1730 lässt er das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss zu einem barocken Schatzkammermuseum mit 9 Räumen umgestalten. Hier soll sich der Großmachtanspruch der Sächsisch-Polnischen Union widerspiegeln. Nach dem Umbau kann eine ausgewählte Öffentlichkeit die Preziosen bestaunen. Zu den Werken gehört neben dem goldenen Kaffeezeug der ebenso aus Dinglingers Werkstatt stammende Thron des Großmoguls. Dieser goldene Traum vom fernen Osten 1709 für 58.485 Reichstaler erstanden, ist ein äußerst prächtiges Kabinettstück. Das Modell stellt in Miniatur das Geburtstagsfest des legendär reichen indischen Großmoguls Aurangzeb dar, der als Inbegriff eines absoluten Herrschers galt. Zusammen mit Augusts 8 wertvollen Edelsteingarnituren steht dieser Geburtstagszug für den Reichtum des Kurfürstkönigs. Augusts umfangreiche Porzellansammlung, in der sich neben ostasiatischen Stücken auch Werke aus der neu gegründeten Meißner Manufaktur befinden, wird im 1717 dafür angekauften holländischen Palais gezeigt. Von 1727 an wird das Gebäude vergrößert und zu einem Porzellanschloss umgestaltet, das 1732 den Namen Japanisches Palais erhält. Der Bau ist noch nicht abgeschlossen, als August im Februar 1733 stirbt. Sein Nachfolger bewilligt nun noch geringe Mittel dafür. Im Interesse seines Landes fördert August auch die Wissenschaften. 1728 entsteht das Königliche Kabinett der mathematischen und physikalischen Instrumente, in dem neueste Technik gezeigt wird. Neben dem später mathematisch-physikalischer Salon genannten Museum finden weitere Sammlungen im Zwinger ihre Heimstatt, etwa die Kupferstichsammlung, das Münzkabinett und die Bibliothek. Wie beim Grünen Gewölbe muss kein Eintrittsgeld gezahlt werden, aber nach der Vereinbarung eines Besuchs mit dem diensthabenden Inspektor ist ein Trinkgeld von 4 Gulden üblich, was sich nur wenige Menschen leisten können. Mit seinen Kunstunternehmungen hat sich August ein mehr als glänzendes Denkmal geschaffen. Baulöwe, sächsisches Versailles. An Elbe und Weichsel plant August wahrhaft Großes. Er will Prunkschlösser errichten, wie Frankreichs Sonnenkönig. Sie sind Demonstrationen seiner Macht und ermöglichen Dresdens Aufstieg zu einer bedeutenden Metropole in Europa. Von Michael Billig. Die Zeit drängt, 2 Jahre noch bis September 1719, bis die österreichische Kaisertochter Maria Josepha als Braut des jungen Kurprinzen in Dresden eintrifft. Es gilt, sie standesgemäß zu empfangen. Doch das Residenzschloss ist eine halbe Ruine, seit Nord- und Ostflügel im März 1701 teilweise abgebrannt sind. Von Warschau aus erteilt August seine Befehle. Vor allem der Zwinger soll fertiggestellt sein, zudem die Paraderäume in der Residenz. Von früh bis spät schuften Zimmerer, Maurer, Bergleute, Steinmetze bei jedem Wetter. Weit über 1000 Leute. Als das Datum naht, schmücken kostbare Wandbehänge, teure Spiegel und Luxusmöbel das Schloss. Zufrieden konstatiert der Bauherr, wie der Prunk von Raum zu Raum zunimmt. Jetzt kann sich Dresden mit anderen europäischen Königsresidenzen messen. Bereits als junger Mann begeistert sich August für Architektur. Auf seiner Kavalierstour durch Europa hat er in Versailles gesehen, wie herrschaftlich der Sonnenkönig Ludwig XIV. Residiert. Um seinen absolutistischen Machtanspruch als Kurfürst von Sachsen und König von Polen zu untermauern, plant er früh opulente Bauwerke. Am liebsten würde er in Dresden ein ganz neues Schloss errichten. Die Entwürfe gibt es schon. Er hat selbst daran mitgearbeitet. Aber der große nordische Krieg vereitelt einige seiner Bauvorhaben oder verzögert sie zumindest. Der Krieg verschlingt Ressourcen und kostet August zwischenzeitlich den polnischen Thron. Erst 1709 wendet sich das Kriegsglück zu seinen Gunsten und der Herrscher kann seine Schatulle für lang ersehnte Bauprojekte öffnen. Alsbald beginnt die Arbeit am Zwinger. Das Gelände war einst Teil einer Festungsanlage. Der Kurfürst will es zunächst zum Vorhof für den geplanten Schlossneubau umfunktionieren. Doch seine ausufernde Bautätigkeit kostet viel Geld. Für die gewaltigen Schlosspläne reicht selbst Augusts Vermögen nicht. So bleibt der Zwinger zur Elbe hin zunächst unbebaut. Mit seinen Gärten und reich verzierten Pavillons dient er als Schauplatz von Illuminationen, Theateraufführungen und Feierlichkeiten. So auch bei der Hochzeit des Sohnes. Nach dem glanzvollen Empfang des Wiener Hofes in den erneuerten Paraderäumen des Schlosses wird hier weitergefeiert. Verantwortlich für Bau und Unterhalt staatlicher Gebäude im sächsischen Kurfürstentum ist das Oberbauamt. Die Behörde ist aufgeteilt in Departements. Immer freitags setzen sich ihre Leiter zusammen, prüfen Bauvorgänge und Kostenvoranschläge. Im Sommer, wenn es früh hell wird, treffen sie sich um 6 Uhr morgens, im Winter 2 Stunden später. In einigen Fällen behält sich August die Entscheidung über Pläne und Ausgaben vor. Notizen, Skizzen und Entwürfe zeugen von seinem Sachverstand, den er durch das Studium vieler Bücher und in Gesprächen mit Fachleuten vertieft. Der Kurfürst lockt Architekten aus halb Europa nach Dresden. Unter seinem Einfluss entstehen nicht nur der Zwinger und die Umbauten im Schloss. Dresden wächst in diesen und den nächsten Jahren von einer bescheidenen Residenzstadt zu einer europäischen Metropole heran. Bauordnungen regeln den Ausbau zur Barockstadt. Die Stadt bekommt neue Straßenzüge. Die schmalen Giebelhäuser der Gotik und Renaissance verschwinden. Die Bauordnung von 1720 schreibt die Anzahl und Höhe neuer Stockwerke vor. Als Baumaterial wird Stein gefordert. Städtebaulich legt August den Grundstein für die Entwicklung Dresdens zu einer der bedeutendsten Großstädte des 19. Jahrhunderts. Zu den ersten Bauprojekten des Kurfürsten zählt das Taschenbergpalais am Elbufer. Es entsteht direkt neben dem Residenzschloss als Wohnsitz für die Mätresse Gräfin Kosel. Ihr baut August auch das Wasserpalais Pillnitz. Das 1717 von ihm erworbene Altdresdner Haus, das an den holländischen Gesandten am sächsischen Hof vermietet war, wandelt er zum japanischen Palais für seine Porzellansammlung um. Für Jagden dient die geliebte Moritzburg, die er ab 1722 von einem Renaissance zu einem mächtigen Barockschloss umbauen lässt. 1723 gelangt für 100.000 Taler Schloss Großsedlitz bei Pirna in Sachsen in seinen Besitz. Hier erblüht ein Barockgarten nach Versailler Vorbild. Mit dem Warschauer Schloss und der Burg Wawel in Krakau verfügt auch Polen über ehrwürdige Bauten. Doch die Magnaten der Adelsrepublik residieren prächtiger als der König. Dem Anspruch des sächsischen Kurfürsten, der als König August II. Den Regenten seiner Zeit auf Augenhöhe begegnen will, reicht das nicht. Der Monarch plant daher den Umbau seiner polnischen Residenz. Für das Warschauer Schloss, das sich an einem Steilhang des Weichselufers erhebt, hegt er spektakuläre Pläne. Die Entwürfe für einen Neubau stammen, wie in Dresden, mit aus seiner Feder. Und wie in der sächsischen Residenz bleiben sie auch in Warschau größtenteils unverwirklicht. Es kommt lediglich zu Umbauten im Innenbereich des Schlosses. Dennoch erhält Warschau nach der Rückkehr von August auf den polnischen Thron 1709 ein neues Gesicht. Mit Kontrakt vom 2. Oktober 1713 kauft er einen Palast und baut ihn zum sogenannten Sächsischen Palais aus. Bald folgen weitere Ankäufe von Häusern und Gärten. Der König aus Sachsen lässt sie nach seinen Vorstellungen umgestalten. Zunächst wird von Dresden aus geplant. Um 1715 gibt es auch in Warschau ein Oberbauamt und August beordert Baumeister und Handwerker aus seiner kurfürstlichen Heimat in seine polnische Residenzstadt. Als seine größte Schöpfung in Polen gilt der Sächsische Garten mit seinen Lust- und Spielorten. Zitronen, Orangen und Lorbeerbäume wetteifern um die Blicke. Besonders rühmenswert, notiert ein Besucher, seien die aus Linden bestehenden Promenadengänge. Garten und Palais in Warschau sind Teil der Sächsischen Achse. Sie reicht von der Krakauer Vorstadt, einer Flaniermeile in Warschau, bis zu den Kasernen der Königlichen Reitergarde. In seinen letzten Jahren lobt August sogar Architekturwettbewerbe aus, um die besten Entwürfe auszuwählen. Nach seinem Tod setzt sein Sohn die Epoche des augusteischen Barocks fort, die insgesamt rund 70 Jahre andauert. 1726 bis 1733, Abschied von der Bühne. August leidet an einer damals noch unbekannten Krankheit. Dem Tod nahe möchte er sein Vermächtnis sichern und zerstört dabei die Beziehung zu Preußen. Von Frederik Seeler. Der König ist bekannt für seine mächtige Erscheinung. 120 Kilogramm wiegt er in der Mitte seines Lebens. Doch mit 56 Jahren nimmt August plötzlich stark ab, obwohl er jede Nacht mehrere Gänge isst und schweren Ungarwein trinkt. Ihn quälen Krämpfe und Geschwüre an den Beinen, regelmäßig fällt er in Ohnmacht. Die Ärzte vermuten Syphilis, nicht unwahrscheinlich bei seinen vielen Liebschaften. Ein Leibarzt reibt seinen Körper mit Quecksilber ein. Sie wissen nicht, dass August an Diabetes leidet. Sein Stoffwechsel scheidet Zucker zu schnell aus. Römische Ärzte in der Antike diagnostizierten die Krankheit, indem sie am Urin ihrer Patienten nippten. Sie sprachen von Diabetes mellitus, honigsüßem Durchfluss. Doch im Europa der Neuzeit ist das Wissen um die Zuckerkrankheit größtenteils verloren gegangen. August ist überzeugt, dass sein kräftiger Körper, egal welche Krankheit, besiegen werde. Trotz Schwächeanfällen zeigt er in seinen letzten Lebensjahren enorme Schaffenskraft. Er möchte Reformen anstoßen, um Sachsen endgültig zur Großmacht zu machen und den polnischen Thron für seinen Sohn sichern. Doch ihm bleibt wenig Zeit. Im Winter 1726 kollabiert er in seiner Kutsche. Diener tragen ihn ins Schloss, seinen Körper durchfahren Krämpfe und Fieberschübe. Als der König kurz aus dem Delirium erwacht, diktiert er seinen letzten Willen. Er soll in Dresden begraben werden, bloß nicht in Polen. In der Nacht tritt der Barbier des Königs Johann Friedrich Weiß ans Krankenbett. Er schlägt die Decke zurück, zieht den geschwollenen Fuß seines Herrschers. Ein Zeh hat sich braun-schwarz verfärbt. Diabetes schädigt die Blutgefäße, der Zeh fault ab. Ohne jemanden zu fragen, mischt Weiß eine Flasche Opium mit Honig und gibt sie dem König in den Mund. Dann holt er ein Rasiermesser hervor, schneidet den Zeh ab und verbindet den Stumpf. Wie viele Barbiere der Zeit hat Weiß im Lazarett gelernt zu amputieren. Er rettet den Herrscher vor einer Blutvergiftung. Als der König am nächsten Morgen aufwacht, entdeckt er auf seinem Nachttisch eine Silberdose, darin sein amputierter Zeh. August tobt, doch in den Wochen danach erholt er sich. Seinem Barbier schenkt er 12.000 Taler. Der König will nun die Lebenszeit nutzen, die er gewonnen hat. Er fängt mit der sächsischen Armee an, die sich im Nordischen Krieg so blamiert hat. Seine 15.000 Soldaten tragen Flicken auf ihren Uniformen. Die Offiziere gelten als korrupt. Als Rekrutierer auf dem Land neue Soldaten anwerben wollen, werden sie von Landstreichern mit Knüppeln verprügelt. Sein Minister August Christoph von Wackerbarth rät dem Kurfürsten zu einer anderen Taktik. Sold erhöhen, Dienstzeit reduzieren und Veteranen nach dem Dienst helfen, in den alten Beruf zu kommen. August folgt den Vorschlägen und bald gelingt es, neue Soldaten anzuwerben. In Dresden baut er eine Offiziersakademie. Personalakten vermerken, ob die Offiziere als Trinker, Spieler oder Betrüger gelten. Der Kurfürst prüft die Akten persönlich, entlässt Offiziere und ersetzt sie mit zuverlässigen Männern. 1730 im Zeithainer Lustlager präsentiert er seine neue Armee. 30.000 Soldaten marschieren bei der Parade auf. Friedrich Wilhelm I. von Preußen steht auf der Tribüne und ist begeistert. Die augusteische Heeresreform hat aus der Truppe eine Armee gemacht, die selbst den Soldatenkönig beeindruckt. Die beiden Könige sitzen bis spät in der Nacht zusammen, trinken Wein. Sie nennen es die Société des Antisobres, die Gesellschaft der Antinüchternen. Im Rausch reden sie offen über Ängste, Sorgen und wohl auch über Augusts Krankheit. Sie geben sich die Spitznamen Patron und Kompatron. Einen Minister, der mit ihnen trinkt, taufen sie kaschubischer Sauf aus. Doch die Männerfreundschaft hält nicht lang. August fürchtet, dass Preußen weiter aufrüstet. 1731 schließt er einen Pakt mit dem Kurfürstentum Hannover, Preußens Rivalen. Der Soldatenkönig fühlt sich hintergangen und schreibt in einem Brief an einen Berater: »Ich bin der Betrogene von seiner Freundschaft. Ein weiteres Mal bekommt er mich nit.« Das Verhältnis zwischen Preußen und Sachsen wird sich davon nicht erholen. Ab 1732 schwillt Augusts Fuß erneut an, seine Nieren schmerzen. Münzen aus dieser Zeit zeigen den 62-jährigen König und Kurfürsten mit müdem Gesichtsausdruck und tiefen Falten um Mund und Augen. Doch August will sicher gehen, dass sein Sohn die Königskrone von ihm erbt, obwohl der polnische Adel auf einer Wahlmonarchie besteht. In den folgenden Monaten trifft der wichtige Fürsten, hält ein großes Militärmanöver ab, feiert noch einmal Karneval und trinkt Champagner, aber ihm fehlt die Kraft. Der Tod ereilt August in Warschau. In der Nacht des 1. Februar 1733 richtet der König sich ein letztes Mal auf, sinkt ins Bett, legt die Hand auf die Augen und stirbt. Der Leichnam wird einbalsamiert und in Krakau bestattet. Nur sein Herz, entnimmt man, verschickt es in einer Kapsel aus Silber in seine Heimatstadt Dresden und stellt es in der katholischen Hofkirche auf, so wie es August in seinem letzten Willen befohlen hat. Es wird erzählt, dass das Herz des Herrschers immer dann zu schlagen beginnt, wenn eine schöne Frau sich nähert. Interview. Heute wäre August wohl ein Liebling der Klatschspalten. Was hat August angetrieben? Worin lagen seine Stärken und Schwächen? Und wäre er heute ein Fall für die Bewegung MeToo? Der sächsische Historiker André Thieme über offene Fragen und die Zukunftstauglichkeit eines zwiegespaltenen Mythos. Interview von Christiane Schlüter. August, das ist doch der mit dem Pomp und den Frauen, heißt es oft. Wird August unterschätzt? Ja und nein. Das Klischee dockt an dem an, was August gelebt hat und was ihn für spätere Generationen vor allem ausmachte: Prunk und Mätressen. Dazu körperliche Stärke und die unehelichen Kinder. Worin wird er denn unterschätzt? Die populäre Erinnerung sieht ihn nicht als politische Person. Er ist stattdessen der deutsche Prototyp barocker Sinnenfreude und höfischer Pracht. Er steht für das Meißner Porzellan, eine unglaubliche Bauwut und rauschende Feste. Aber die Kraft, die dieser symbolischen Seite seiner Herrschaft innewohnte, die wird unterschätzt, so wie der Fürst und Landesherr August überhaupt. Denn der schaute auf seine Finanzen, rechnete und sparte sogar. Und er hat als König und Fürst über 30 Jahre europäische Geschichte ganz wesentlich mitgestaltet. Im 19. Jahrhundert sah man August sehr kritisch. Das nationale bürgerliche preußische Deutschland schuf sich neue Tugenden. Die Fixierung auf das Militär, die neue höfische Sparsamkeit, die sexuellen Tabus der bürgerlichen Ehe, der evangelische Glaube. In all den Punkten schnitt August schlecht ab. Er taugte den Historikern der Zeit deshalb als perfekte Negativfolie für den nun als deutschen Helden gehypten Preußenkönig Friedrich II., Und genau das machte August wenig später wieder hochattraktiv, als subversiven Helden eigenständig sächsischer Identität. Jede Zeit schafft sich ihren eigenen August-Mythos, so steht es in dem von Ihnen herausgegebenen Sammelband. Welches ist der August des 21. Jahrhunderts? Wenn August ein Mythos bleiben soll, muss man von dem allzu glatten, marketingkonformen Feier-August wieder wegkommen, den wir im Moment haben. Wir brauchen einen August, der immer wieder neu in die Fragen unserer Zeit gestellt wird, denn nur unser Interesse hält einen Mythos am Leben. Um ein aktuelles Thema zu nennen, wäre August heute ein Fall für die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung? Na, vielleicht, aber wohl eher ein Liebling der Klatschspalten. August lebte in einer Zeit mit eigenen Konventionen. Er hat als machtvoller Herrscher gegenüber Frauen Grenzen ausgereizt, aber nach damaligem Maßstab nicht überschritten. Er wollte trotz aller Leidenschaften und Mätressen, soweit es ging, ein Mann von Ehre bleiben. Ein rücksichtsloser Lüstling, der sogar mit der eigenen Tochter Unzucht treibt, wie Wilhelmine von Bayreuth behauptete, war er nicht. August hat sich sehr mit Herkules identifiziert. Der ist von Ruhmsucht getrieben. August auch? August ist ruhmsüchtig, daran gibt es wenig zu deuteln. Zunächst versucht er sich als Kriegsheld und scheitert krachend. Später will er Europa anders beeindrucken mit Festen, Porzellan und Bauwerken. Und er lässt das alles fleißig für Zeitgenossen und Nachwelt dokumentieren. Sicher, höfische Repräsentationen betreiben alle Fürsten des Barocks. Aber August setzt immer noch einen drauf. Wie glaubhaft sind seine Kraftproben? Er muss bemerkenswert stark gewesen sein. Das Hufeisen hat er offensichtlich wirklich zerbrochen. Es gibt einen glaubhaften Beleg mit Datumsangabe, es gibt das Hufeisen und keinen Hinweis, dass es präpariert gewesen wäre. Legende bleibt der Daumenabdruck am Eisengeländer der Brühlschen Terrasse, denn das ist erst nach seinem Tod entstanden. Noch so eine Zuschreibung, August als früher Europäer. Trifft das zu? Das sind unsere eigenen Projektionen, aber August ist insofern eine europäische Person, als der europäische Hochadel seine Welt war. Ein weitgespanntes Geflecht, das viel weiter reichte als später die Nationalgrenzen des preußischen Kaiserreichs. Man darf da nicht nur Sachsen sehen. Auf keinen Fall. Sachsen bleibt der Kern seiner Herrschaft, aber Polen war viel größer und bedeutender. Kurfürst des Reiches zu sein, schien nicht schlecht, aber um auf europäischer Bühne mitspielen zu können, musste man König werden. Und am Ende blickte August der Starke immer nach Paris und nach Wien. Das waren die höfischen Fixpunkte seiner Welt, das alte Europa vor dem Aufstieg der Nationalstaaten. Und worin liegen Augusts Schwächen? August hat vieles mit Elan angefangen, hat Impulse gesetzt und Projekte angeschoben. Aber manchmal ging ihm der Atem darüber auch aus. Er war vielleicht doch kein Mann für die Mühen der Ebene. Politisch lasten auf ihm der mit angestiftete Nordische Krieg und die folgenden jahrelange schwedische Besetzung Sachsens mit ihren schrecklichen wirtschaftlichen Belastungen. Wenn Sie ihm hätten begegnen können, was hätten Sie ihn gern gefragt? Als Sachse, der mit dem Mythos groß geworden ist, hätte ich ihn gerne gefragt, wie viele Kinder er wirklich gehabt hat. Und als Historiker wüsste ich gerne, welche Erwartungen er an die Sächsisch-Polnische Union hatte. Später ist viel hineininterpretiert worden, aber ich glaube, er hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Wäre ihm die Krone von Portugal angeboten worden, dann hätte er die auch genommen. August-Anekdoten. Spieler und Genießer. Seine Persönlichkeit war facettenreich. Immerhin füllte der Kurfürstkönig viele Rollen aus. Ein Psychogramm in 8 Fakten von Katharina Behmer. An Selbstironie mangelte es ihm nicht und er fand Gefallen an Witzen auf eigene Kosten. Extra zu diesem Zweck war der gelernte Müller Josef Fröhlich aus Altaussee bei ihm als Hofnarr angestellt. Wegen dessen guten Appetits nannte August ihn Graf Saumagen. Landesvater, womöglich im Wortsinn? Wilhelmine, die Schwester des alten Fritz, dichtete August 354 Kinder an. Wegen des Gerüchts diskutierten sogar Ärzte, ob das statistische Übergewicht in Sachsen auf Augusts genetisches Erbe zurückzuführen sei. Ist es nicht. Der Kurfürst verlor nicht gerne, auch bei der Jagd nicht. So ließ er auf Schloss Moritzburg eigens Wildvögel einfangen und mit zusätzlichen Federn bestücken. Wieder ausgesetzt dienten die Vögel ihm und seiner Gesellschaft als Jagdbeute. Er verspeiste Austern, gleich dutzendfach. Weshalb er, um stets damit versorgt zu sein, 2 gekühlte Küchenkutschen einrichtete, die zwischen Leipzig und Dresden verkehrten. Was der Hof nicht aufaß, verscherpelten dann die Köche weiter. August hielt eine erotische Wette ein, die er mit der Gräfin Kosel abgeschlossen hatte, und ließ deren Vagina auf eine Münze prägen. Die Pikanterie liegt auf der Rückseite der Koselgulden in der Schnittstelle der beiden Wappen von Sachsen und Polen versteckt. Er liebte die Kosel so sehr, dass er seiner nächsten Mätresse, der eher einfältigen Gräfin von Dönhoff, vor versammeltem Hof den Kopfputz und alle Kleider vom Leib riss. Er konnte vermutlich ihren Anblick nicht ertragen, trauerte noch der Kosel nach. Er hatte Humor, auch bei Hochstaplern, und ließ daher Sophia Sabine Apitsch begnadigen. Die war als Mann umhergereist und hatte sich für Augusts Sohn, den Kurprinzen, ausgegeben. Prinz Lieschen bekam etwas Geld und durfte sogar weiterhin Männerkleidung tragen. Nicht geduldet hätte er wohl aber, dass sich in neuerer Zeit manches Produkt mit seinem Namen schmückt. Sekt, Bier und Likör hätten ihm vielleicht gefallen, aber Klebstoff? Der hier hatte als Ostprodukt die Wende überlebt. August, der starke Kleber. Sie hörten? August, der Starke. Sachsens Sonnenkönig. Seine Frauen, seine Schlösser, seine Kriege. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.